Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Jetzt vorab eine kleine Meldung. Und zwar ist das kein normaler Podcast wie sonst. Es geht nicht um einen aktuellen Film oder eine aktuelle Serie, sondern etwas ganz anderes. Und zwar wollte ich schon seit längerem auch mal ganz klassische Filme mit reinnehmen oder auch versteckte Meisterwerke, zumindest meiner Meinung nach. So hat auch die Idee zu diesem Podcast eigentlich mal begonnen. Aus der Idee von Freunden heraus, die gesagt haben, hey, du guckst ja viele Filme, empfehl uns doch was. Mach das doch gerne als Podcast, wir würden das eigentlich sogar ganz gerne hören. Und das hat mich so ein bisschen motiviert. Und ja, also wie gesagt, das war eigentlich mal die ursprüngliche Idee dieses Podcasts. Tatsächlich Sachen zu empfehlen, die ich schon kenne. Und das habe ich tatsächlich dann nie so ganz umgesetzt, sondern eher über aktuelle Dinge gesprochen. Aber wir versuchen das jetzt tatsächlich mal. Und in diesem Sinne sprechen wir heute tatsächlich über einen ganz besonderen Film, für mich persönlich zumindest, und zwar V wie Vendetta. Ihr werdet das Ganze gleich sicher nochmal in einem zweiten Intro hören. Kurz zur Erklärung vorab, dass wir jetzt hier in diesem Format, der Name ist noch nicht so ganz sicher, aktuell heißt das irgendwas zwischen Couch Cinema oder, ja, keine Ahnung, mir fällt gar nichts ein, aber der Name ist noch nicht final. Auf jeden Fall geht es um Filme, die nicht unbedingt komplett aktuell sind, aber das kann auch sehr gemischt sein. Also es können Sachen sein, die 30 Jahre alt sind, es können Sachen sein, die letztes Jahr rausgekommen sind, die einfach ein bisschen untergegangen sind oder auch keinen deutschen Kinostart hatten. Und ja, so eine ganze Bandbreite wird es da geben. Das Ganze wird auch dann einen eigenen Namen haben und dadurch erkenntlich sein. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Ausgabe von diesem neuen Format. Sogar mit Gast dieses Mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot V wie Vendetta. The Torfhofer. Ihr habt sicher dem Intro, was ich hoffentlich vorneweg gesprochen habe, ein bisschen entnommen, dass das jetzt ein bisschen anders heute abläuft und wir das erste Mal nicht über einen aktuellen Film sprechen, sondern einen Film von 2006, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also schon einige Jahre alt. Und wieder einmal bin ich sehr froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Das ist immer schöner mit einem Gast, damit man sich austauschen kann. Vor allem bei dem Film, warum der Film so besonders ist, da komme ich auch gleich dazu. Aber jetzt erstmal zu meinem Gast. Marcia macht heute mit, was mich sehr freut. Hallo. Auch eine filmbegeisterte Person auf jeden Fall. Da komme ich mit Leuten immer gleich ins Gespräch und weiß immer gleich, ob das coole Menschen sind, wenn sie auf Filme Bock haben und gerne über Filme reden. Genau, und zur Erklärung natürlich, warum ist dieser Film besonders? Es ist tatsächlich mein Lieblingsfilm. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwer, in diesen Kategorien vielleicht zu sprechen. Aber ich habe schon so viele Sachen gesehen und trotzdem, auch nach all den Jahren, ich habe ihn damals im Kino gesehen, das ist jetzt eben wirklich viele, viele Jahre her und dachte mir damals halt schon, okay, der Film hat irgendwie alles, was ich gerne in Filmen sehe und er hat das alles zusammen auf einmal. Das soll nicht heißen, dass der Film irgendwie so die beste Regie hat oder die besten Hauptdarsteller oder die beste Musik, das würde ich nicht mal sagen, aber alles ist auf einem sehr guten Niveau, finde ich, und kommt dann so zusammen und hat halt irgendwie eine coole Story und deswegen, ich weiß auch nicht, ich kann, also es ist nicht komplett objektiv natürlich mit solchen Sachen. Eigentlich spricht vieles dagegen, dass man das als besten Film überhaupt für sich selber bezeichnet oder als Lieblingsfilm, weil eben der Regisseur ist niemand Bekanntes, der hat auch danach nichts Großes mehr gemacht, hat so ein paar kleine... Beste Regisseur nochmal. James McTeague, würde ich das aussprechen, glaube ich. Und der hat damals bei den, damals waren es die Wachowski-Brüder noch, das sind die beiden, die Matrix gemacht haben. Oh, okay. Und der hat bei denen, glaube ich, war der so Second Unit Director, also so diese Echt? Zweite Crew, die dann manchmal Szenen noch dreht. Ich glaube, sowas in der Art war der bei denen, oder Regieassistenz, glaube ich, so war. Okay, sogar. Ja. Und das ist die Geschichte von V wie Vendetta, also auch die Hintergrundgeschichte des Films ist ein bisschen interessant, weil es gab auch das Gerücht, er hätte den Film gar nicht selber gedreht, sondern das haben irgendwie die Wachowskis gemacht und so Ghost Director mäßig und haben ihn dann nach vorne geschoben dann am Ende, aus welchen Gründen auch immer. Weil das Drehbuch haben sie auf jeden Fall geschrieben. Das Drehbuch ist von ihnen. Und eben, man hat sich so gewundert, warum dieser No-Name, im Grunde muss man einfach sagen, weil das ist ja schon eine größere Produktion. Also so billig sieht der Film nicht aus. Ja. Ein paar Millionen wird das schon gekostet haben. Und es war ein bisschen komisch, wieso der das dann machen durfte. Aber warum sollten sie das gemacht haben? Eben, es war nur eins dieser Gerüchte. Vor allem, weil er danach auch nichts Gutes mehr gemacht hat. Das ist eher das, was ich auch faszinierend finde. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber doch, klar weiß ich, wir haben auch schon mal über Christopher Nolan uns unterhalten. Ja. Und wie das schon, es gibt so Regisseure, die findet man einfach sehr gut und dann guckt man sich sehr gerne immer wieder den nächsten Film von demjenigen an und merkt so, dass das so eine konstante Qualität ist auch. Und das ist halt hier überhaupt nicht. James McTeague, ich habe dann noch The Raven gesehen von ihm später, das war so ein Mittelalter, nicht Mittelalter, aber so ein, weiß ich nicht, Sherlock Holmes zeitaltermäßiges, so eine Krimi-Story. Ich glaube auch von Edgar Allan Poe war das sogar eine Story oder irgendwie sowas. Eine Kurzgeschichte. Und das war überhaupt nicht gut. Und dann hat er einen anderen Film gemacht, der hieß Ninja Assassin. Also ich meine, der Titel reicht ja schon, der Ninja Assassin. Ganz, ganz Grütze, also absolute Grütze. Und deswegen, glaube ich, entstand dann so auch dieses Gerücht, wie kann das sein, dass dieser eine Mensch wirklich nur noch Blödsinn macht danach. Aber diesen einen Film hat, der tatsächlich relativ gut ankommt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, der hat auch relativ gute Kritiken damals bekommen. Jetzt eben jetzt nicht irgendwie 10 von 10 Punkten oder sowas, aber hat gut abgeschnitten. Und ja, also versteht kein Mensch, warum danach nichts mehr gekommen ist. Und deswegen haben dann viele so überlegt, woran kann es liegen? Und die Wachowskis waren schon sehr stark. Ich glaube, sie haben auch mitproduziert und dadurch haben die schon viel Einfluss auf diesen Film genommen. Und deswegen hat man vielleicht überlegt, ob sie ihm nicht auch beim Regiehandwerk ein bisschen auf die Finger geschaut haben oder mitgeholfen haben. Möglich wäre es natürlich. Ja, genau. Aber jetzt natürlich, das ist alles dieser Background, den ich hier schon wieder vorne wegnehme, völlig bescheuert. was ist das überhaupt für ein Film? VW Vendetta, ganz grundlegend mal. Viel erzähle ich da eigentlich nicht gerne vorerst, aber wir kommen später sicher in die etwas spoilerhafteren Elemente, das nehme ich dann auch klar vorweg. Der Film ist jetzt wirklich, ich glaube, das ist 12 Jahre alt. Jetzt kann man, glaube ich, auch wirklich darüber mal sprechen, wie der ist. Und auch davon ausgehen, dass Leute, die sich das anhören, entweder von dem Film noch nie was gehört haben und sich den dann hoffentlich sowieso angucken und dann einfach ausschalten, wenn wir anfangen, über Spoiler zu reden. Oder ihr kennt den und liebt den Film oder hasst ihn und findet es einfach interessant, dass Leute sich darüber unterhalten. Keine Ahnung. Also V Vendetta, worum geht es? Es spielt einfach in der nahen Zukunft, sage ich mal. Ich habe dir, glaube ich, auch vorab gar nichts gesagt, als wir den Film geguckt haben. Ja, nee. Also, hatte dich, glaube ich, sogar gebeten, keinen Trailer zu gucken. Ja, genau, hast du gesagt. Und ja, wie wir auch währenddessen festgestellt haben, braucht man wirklich ein bisschen, bis man reinkommt auch. Also es ist interessant am Anfang, ja. Ja, wir haben, glaube ich, echt ein, zwei Mal sogar Pausen gemacht. Und im Nachhinein dachte ich so, ach, wir haben öfter Pausen gemacht. Hätte wahrscheinlich aber auch gar nicht gebraucht, weil ich glaube, im Nachhinein hat er sich Film sich ja eh erklärt, aber es ist so ein bisschen rückwärts erzählt gefühlt. Und deswegen sind viele Fragezeichen am Anfang. Und es ist schon ein Film, wo man, finde ich, sehr aufpassen muss, weil es werden viele Namen rumgeworfen. Ja, gerade am Anfang. Genau, und du weißt erstmal, du hast auch kein Bild zu den Leuten. Das muss man wirklich sagen, das ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt da nicht wirklich dabei ist. Also deswegen, er sieht aus wie ein Blockbuster-Film. Aber eben so ein bisschen schlägt für mich das schon in die Kerbe von einem Nolan, weil wenn du nicht aufpasst, dann kannst du es auch gleich lassen. Also du musst schon mehr aufpassen als bei einem Transformers oder solchen Sachen, wo das halt komplett hirntot ist und du einfach da im Grunde auch eine halbe Stunde rausgehen kannst auf Toilette und wiederkommst und weißt immer noch, was los ist. Ja, das wäre bei dem Film nicht so gut. Das wäre fatal. Nee, eben. Also jede Szene hat, finde ich, auch so immer Tragkraft und bedeutet hinterher irgendwas und so. Also jeder Name, der erwähnt wird, ist kein Wegwerfname. Alles ist immer wichtig plötzlich im Nachhinein. Das hat alles einen Sinn. Ja. Ja, deswegen war ich auch dann im Nachhinein echt froh, dass wir es nicht auf Englisch angeguckt haben, weil da wäre es nochmal ein bisschen an mir vorbeigegangen, glaube ich. Bestimmt, ja, das ist wirklich, weil dann gehen erst recht so Namen. Es wird auch kein Fokus auf manche Sätze gelegt. So, es ist einfach so eine Unterhaltung. Ja, genau. Und mittendrin fällt halt mal irgendwas. Und wenn du halt nicht drauf achtest, eine halbe Stunde später kommt das wieder und du denkst dir so, kam das schon mal dran oder was soll das gerade an der Stelle? Ja. Ja, genau. Der Film handelt eben von einer fernen Zukunft, also nicht fern, sondern einer nahen Zukunft. Und es ist eine dystopische Zukunft, denn das Ganze spielt in London. Wir sehen auch nie was von der restlichen Welt ja auch. Das ist ja auch, finde ich, ganz interessant, dass man nur so in Fernsehberichten mitbekommt, dass Amerika irgendwie in einem Krieg war und untergegangen ist oder was genau auch immer da vorgefallen ist. Ja, auch gerade von London. Man sieht halt mal eine Straße, also ein paar Wohnhäuser vielleicht, aber so im Großen und Ganzen ja eigentlich nur diese wichtigen Gebäude, oder? Das stimmt, ja. Man sieht nicht viel von der Stadt. Nur ikonische Gebäude und ansonsten spielt eigentlich das meiste sogar in Gebäuden. Ja. Viele Dialogszenen auch, also das Ganze ist ein Comic gewesen ursprünglich mal von Alan Moore. Der hat sehr viele bekannte Erwachsenen-Comics, sage ich mal, gemacht. Also das ist ein sehr bekanntes in der Comic-Szene. Watchmen, weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Wurde auch verfilmt dann später, auch sehr strange und bizarr. From Hell war auch was von ihm, das ging um Jack the Ripper, aber er hat Jack the Ripper so ein bisschen, er hat so eine Fantasy-Story um den Jack the Ripper-Mythos, hat er geschrieben. Und Alan Moore ist wirklich in der Comic-Szene ein ganz großer Name und ist heute vor allem dadurch bekannt, dass er ein total verrückter Mensch ist. Also wenn man den heute sieht, hat irgendwie so 17 cm lange Fingernägel und ganz lange Haare und er sieht richtig creepy aus und der ist auch ganz, ganz komisch. Nice. Und eben, aber fast alle seine Werke sind halt oder gelten als genial und werden auch immer, werden gern verfilmt, also Also eben alles, was ich gerade aufgezählt habe, gibt es als Film. From Hell wurde mit Johnny Depp irgendwann verfilmt. Okay. Watchmen hat Zack Snyder vor einigen Jahren gemacht. Dann gibt es noch die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und das sind alles Comics. Alles basierend auf Alan Moores Arbeiten. Und genau, das sind immer so Comics mit einem gewissen Anspruch oder mit einer komplexeren Story. Jetzt nicht ganz so gut gegen böse, ganz Standard, sondern es hat so ein bisschen Grauschichten auch mit drin. Oder Watchmen vor allem verhandelt sehr komplexe Zukunftsszenarien. Mhm. Und die philosophische Ansätze fast schon. Und deswegen, und auch der Film hier hat ja ganz klar moralisch ja, Graubereich, und wo man sich fragen muss, was ist okay, was ist nicht okay. Aber ja, jedenfalls, es geht um einen, ich habe, glaube ich, zum dritten Mal versucht, die Story zu erzählen. Verdammt. Und schweife immer wieder ab. Das ist ganz schrecklich mit diesem Film, weil ich einfach so viel gelesen habe über die Jahre. Ja. Okay, jetzt Neustart. Eigentlich wäre es gut, wenn du die Story, wie würdest du die Story zusammenfassen? So ohne jetzt darauf einzugehen, wie der Film ausgeht oder so, sondern nur, was ist so das Grundsetting? Okay. Also, man befindet sich eigentlich ich fange nochmal an. Wie wollte ich es jetzt sagen? Warte. Das kannst du ja dann schneiden, ne? Das kann ich dann schneiden. Eigentlich sind genau die Outtakes das Lustigste, wenn sie drin ist. Wie heißt es jetzt? Totalitäres. Du meinst ein totalitäres Regime. Ja, danke. Jetzt habe ich es. Die Gesellschaft befindet sich unter einem ich kann das Wort nicht. Das ist eine dystopische Zukunft. Und das ist eine Diktatur. Komm, machen wir es uns ein bisschen leichter. Ob wir es heute noch schaffen. Okay, sicher. Die Gesellschaft befindet sich unter einer Art Diktatur, kann man sagen. Und die Hauptdarstellerin, ja, die lernt man ganz zu Beginn kennen. Und die führt ein bisschen so in diese Gesellschaft ein, wie sie auf die Straße geht und eben von so Art Polizisten, aber etwas handfestere Polizisten, sag ich mal, als sie denen begegnet. Und dann wird sie aber durch die andere Hauptperson, würde ich sagen, oder die zentrale Person eigentlich, nämlich V, gerettet. Der ist ein Revolutionist. Ja, ein Revolutionär auf jeden Fall. Also kommt eindeutig nicht klar mit dem System, in dem er da lebt. Also er hat auch eindeutig Pläne, was dagegen zu unternehmen. Das sieht man dann im Laufe des Filmes. Und genau, er rettet sie eben vor diesen Fingermännern. Hm. Wie gesagt, das ist auch wirklich kein Spoiler, das ist in den ersten 10 Minuten des Films. Genau, also das ist gleich am Anfang. Ja. Und es ist wirklich sehr schwierig, den Film auf den Punkt zu bringen, wenn man jetzt so eine knappe Inhaltsangabe machen will. Aber auf jeden Fall wird sie dann in seine Pläne verstrickt. Und genau. Es geht halt, wenn ich das noch dazu ergänzen sollte, die Geschichte des Ganzen ist natürlich, wir erfahren, warum er überhaupt das Ganze machen möchte. Das ist auch so Teil dieses Films, der Story. Weil sie selber, Evie heißt sie, ist eben ein ganz normales Mädchen, ist jetzt auch keine privilegierte Bürgerin in diesem diktatorischen Regime, arbeitet bei einem Fernsehsender und eben gerät einfach eines Abends in so eine dunkle Gasse, und die Fingermänner, wie du sie genannt hast, das wird auch im Film so bezeichnet, aber das ist so die Stasi oder die Geheimpolizei dieses Staates, und die sind halt relativ so mit der Selbstjustiz haben die es eigentlich ganz, ganz gern. Ja. Und ja, denken sie, vergewaltigen da jetzt einfach mal diese junge Frau in dieser Gasse, und dann kommt eben V und rettet sie. Und da, ab dem Zeitpunkt finde ich jetzt auch ein bisschen klar, wie dieser Film wirkt. Ich glaube, da habe ich das erste Mal mich zu dir gedreht und gesagt, ach ja, übrigens, das ist ein Comicbuchverfilmung, weil natürlich ist das alles stilisiert. Ja, und ja, genau. Auch die Gewalt in dem Film ist natürlich nicht dargestellt als, also vor allem, wenn sie durch V geschieht, ist sie eher ja cool und schnell und effizient gestaltet und jetzt nicht irgendwie erschreckend oder so. Also nicht im Sinne von, das ist aber nicht okay, dass er das tut oder so, sondern so wie Batman im Grunde. Er sieht ein bisschen anders aus, aber er trägt auch schwarze Klamotten und ist eben so als Rächer unterwegs und rettet sie eben. Aber das ist nicht sein Job. Also es ist nicht so wie Batman in dem Sinne, dass er tatsächlich das als seine Hauptaufgabe sieht, sondern es ist eher ein Zufall. Er sieht sie zufällig in dieser Gasse scheinbar. So wie er das zumindest erklärt, war das keine Absicht. und greift eben dann doch ein und rettet sie daraus. Und dadurch wird sie halt in eine Geschichte reingezogen, die größer ist als sie selbst und auch als das Ganze. Weil er eben ja vorhat, diesen Staat zu stürzen. Das kann man, glaube ich, ganz konkret sagen. Die Geschichte beginnt nämlich am 5. November. Und der 5. November ist in England der Tag, an dem Guy Fawkes, das Guy Fawkes-Fest tatsächlich immer noch in England gefeiert wird. Und Guy Fawkes war ein Kerl, der, ich weiß nicht mehr, 1718, irgendwie sowas, ich weiß das ja nicht mehr, hat er versucht, das Parlament tatsächlich zu sprengen und hat... Auf jeden Fall am 5. November. Genau, und das war aber damals tatsächlich kein so komplexer Plan, sondern du konntest scheinbar einfach unter das Parlament laufen und in irgendwelche Katakomben, und die haben da einfach jede Menge Sprengstofffässer hingeschleppt, und irgendwann wurde er zufällig mal dabei entdeckt. Also der Film stellt das auch deutlich dramatischer und geheimnisvoller dar. In Wirklichkeit war Guy Fawkes, glaube ich, nicht so ein schlauer Kerl. Also hat das ein bisschen amateurhaft gemacht. Aber ja, Guy Fawkes ist so ein bisschen dieses Motiv dieses Films, denn V trägt eine Maske, die stilisiert einen Guy Fawkes darstellt. Guy Fawkes, vor allem, wenn man jetzt nicht weiß, was es ist, ihr müsst das auch gar nicht googeln, denn nach diesem Film, auch ein bisschen, glaube ich, in Bezug auf den Film, der Film hat das schon populär gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, ist diese Maske vor allem für Anonymous, diese Hacker- Gruppe bekannt geworden. Die haben sich das als Symbol gewählt. Und daher das finde ich nicht das. So lange okay. danach. Also, aber eben, das Witzige ist, den Film gab es vorher. Also viele, wenn sie den Film heute sehen, würden vielleicht denken, oh, okay, warum will der Film dieses Symbol für sich vereinen? Das ist doch eindeutig auf diese Hackergruppe bezogen. Den Film gab es zuerst. Die haben das, glaube ich, wirklich ein Stück weit auch nach diesem Film benutzt oder auch nach der Historie von Guy Fawkes. Die Bürger wehren sich gegen den Staat. Das ist ja so ein bisschen das, was sich Anonymous zumindest auf die Fahne schreibt mit ihren Aktionen. Auch wenn das natürlich willkürlich ist, weil das halt eine unbekannte Menge an Menschen, die halt nicht alle komplett zentral organisiert sind. Deswegen davon klarer Message oder Botschaft oder Idee zu reden, ist ein bisschen schwammig, weil hier ja die Figur V ja eine ganz klare Agenda hat, eine ganz klare Idee, was er tun will. Und das tatsächlich im Alleingang auch eigentlich durchplant und durchziehen will. Ja, genau. Und so viel mehr gibt es dazu eigentlich, glaube ich, zu sagen zu der Geschichte. So entfaltet sich das Ganze halt. Was dann später passiert, da können wir auf jeden Fall noch drauf eingehen dann. Aber ja, und das Ganze spielt eben in der nahen Zukunft. Also es gibt so ein paar Elemente, die der Film halt hat, die Science-Fiction-mäßig sind, aber bräuchte es wahrscheinlich auch eigentlich gar nicht so dringend. Du könntest das Ganze wahrscheinlich zu 99% könntest du diese Geschichte auch in der Nazi-Diktatur spielen lassen. Also die Bilder sind auch sehr klar, also auch dieses, die Bösen haben alle irgendwie rot-schwarz als Farbe, es wirkt auch alles sehr Nazi-verwandt. Stimmt, es gibt ein paar Verbindungen so. Oder auch wenn wir so die diktatorische Regierung sehen, wenn sie ihre Meetings haben, der Großkanzler, wie er sich selber nennt, ist ja immer auf einem riesigen Bildschirm und ist auch alles 1984 angehaucht, so mit dieser totalen Überwachung durch den Staat und da verhandelt der Film halt auch, glaube ich, einen Haufen Themen von wegen eben, also wann ist Selbstjustiz oder wann ist so wann ist so eine Revolution doch gerechtfertigt, auch wenn sie brutale Mittel benutzt, also weil V ist eindeutig, sagen wir mal, nicht pazifistisch, also was er tut, fordert schon ganz klar Opfer, das kann man schon so sagen, und das ist das, was, glaube ich, mich an dem Film sehr früh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sehr in den Bann gezogen hat, als ich gemerkt habe, okay, das ist ein Comicbuchfilm, aber meine Hauptfigur ist kein klarer Held, sondern meine Hauptfigur ist ganz klar, er hat einen guten Grund für das, was er tut. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Aber ist es denn deswegen gerechtfertigt? Oder gibt es nicht Punkte, wo man sagt, okay, da opfert er vielleicht durch sein Verhalten, löst er ja auch Ereignisse aus, die Opfer fordern. Und das ignoriert er natürlich zu einem gewissen Punkt und sagt sich, nee, ich mache das jetzt trotzdem. Das fand ich immer ganz interessant, dass der Film nicht ihn eindeutig als den Helden darstellt im Sinne von alles, was er tut, ist richtig, sondern man kann da schon drüber reden, an welchem Punkt er vielleicht Dinge tut, eben unter denen dann andere Menschen leiden müssen und er das halt trotzdem tut, weil er das halt als seine ultimative Rache, eben seine Vendetta sieht und das auch durchziehen will. Ich denke, das ist ja auch wichtig zu sagen, wie du gesagt hast, es ist kein klassischer Superheld wie Batman zum Beispiel, der sich jetzt der Gesellschaft verschrieben hat und Gutes tun will, sondern er hat dieses eine Ziel, diese eine Gelegenheit oder wie soll ich sagen, dieses eine Ziel, das er erreichen möchte. Und dafür gibt er alles, dafür geht er über Leichen und erst dann ist er sozusagen zufrieden. Und das ist auch alles, was sein Leben, glaube ich, noch irgendwie ausmacht. Ja, das kommt auch ganz klar rüber. Also es wird auch diese... Im Laufe des Filmes auch noch was anderes, aber auf jeden Fall diese Sache, dafür lebt er, ja. Ja, du, damit wir frei reden können, eigentlich würde ich an der Stelle dich eigentlich gerne fragen, was du von dem Film gehalten hast, weil ich weiß es tatsächlich bis jetzt auch nicht, obwohl wir den vor ein paar Tagen gesehen haben. Und es würde mich jetzt sehr interessieren, vielleicht so in einer kurzen Fassung, was du davon gehalten hast. Ich glaube, bei mir ist klar, dass ich den Film total abfeiere und empfehlen würde, aber ich würde deine Meinung gerne einholen. Und dann können wir nämlich da eigentlich auch einen klaren Cut machen und sagen, wir reden jetzt offen darüber, was sonst noch im Film passiert, damit wir nicht die ganze Zeit so rumdrucken müssen. Weil es ist auch irgendwie schön, diesen Film so auseinanderzunehmen. Ich finde, der bietet sich dafür sehr an. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich einfach nur gern mal, nur in kurzer Form. Du kannst das ja dann weiter erklären, warum du auf diese Meinung gebildet hast. Okay. Aber was hast du von VW Vendetta gehalten? Also, ich kann nicht zu 100% nachvollziehen, warum er dein Lieblingsfilm ist. Mhm. Aber ich fand ihn sehr interessant umgesetzt, auch daher, dass er ein Comic eigentlich ist, oder dass eben das, dass er von einem Comic her stammt. Und ich fand es an manchen Stellen schwierig, ihn zu verfolgen, aber die Ideen, die der Film behandelt hat, oder wie er eben, gerade auch die symbolische Sprache hat mir sehr gut gefallen, und wie er diese Idee der Revolution umgesetzt hat, das fand ich sehr cool gemacht, ja, auf jeden Fall, weil es einfach anders ist als gerade diese klassischen Kriegsfilme, sage ich jetzt mal. Okay, okay. Also du würdest sagen, es war es schon wert, ihn gesehen zu haben, oder hast du es bereut? Nee, ich find's cool. Also ich finde es einfach wichtig, sage ich jetzt einfach mal so, diese großen Filme, die gemacht wurden im Laufe der Zeit, zu kennen. Mhm. Und es gibt noch so viele, die ich nicht gesehen habe. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Film jetzt auch gesehen habe, weil er eben schon ein Name ist. Mhm. VW Vendetta. Hat man einfach gehört. Ja, das ist so witzig, weil das kann ich ja zum Beispiel gar nicht beurteilen. Ich habe den halt im Kino gesehen und dadurch ist mir halt nicht, ich kann das tatsächlich nicht beurteilen. Ich weiß, was du meinst, es gibt so Kultfilme, von denen hört man immer wieder und hat sie aber nie gesehen. So gibt es für mich auch Sachen, die ich bis heute nicht gesehen habe und endlich mal sehen wollen würde. Aber da eben, das konnte ich bei dem nie beurteilen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, durch dieses Anonymous, durch diese Bewegung, dass vielleicht das schon ein bisschen kulturell resoniert hat, die Message des Films. Ja. Vielleicht schreibe ich ihm da auch zu viel zu. Vielleicht würde er jetzt irgendwie mir widersprechen und sagen, nein, Anonymous bezieht sich komplett auf Guy Fawkes ursprünglich, auf die Idee, auf die historische und gar nicht auf die Themen, die hier verhandelt werden oder was auch immer. Es kam mir halt so vor, das ist meine Wahrnehmung. Wenn das so kurz danach eben mit dieser Maske aufgetreten ist. Ich weiß eben nicht, wann Anonymous die ersten Sachen gemacht hat, aber ich würde jetzt mal sagen, noch vor 2010, oder? Ich meine, ja, mit Sicherheit. Ich meine, das Internet, 2006 war jetzt das Internet schon in einem vergleichbaren Stadium wie jetzt, also zumindest von den Möglichkeiten. Ja, ja, durchaus. Und, ja, ich würde schon sagen, das sind sicher ein paar Jahre vergangen, aber eben, das macht ja einen Kultfilm aus, dass er irgendwie länger im Zeitgeist verhängen bleibt, als der durchschnittliche Film. Die meisten Sachen sind halt in dem Jahr, in dem sie rauskamen, aktuell oder vielleicht noch im nächsten, bis sie dann irgendwie in Blu-ray-Regalen und DVD-Regalen verschwinden. Ja, das würde ich schon sagen, dass es ein Kultfilm ist, auf jeden Fall. Das würde mich interessieren, wie man das selber wahrnimmt, wenn man ihn jetzt erst sieht. Mir ging es im Kino so. Ich saß da und dachte mir, okay, ich wusste das auch vorher nicht. Ich habe diesen Film mit einem Freund gesehen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen blind. Ich hatte den Film jetzt auch nicht so auf dem Kika oder war jetzt auch nicht so den muss ich unbedingt sehen. Ich weiß noch, als der rauskam, den haben die auch verschoben. Der Film hätte eigentlich, glaube ich, am 5. November ins Kino kommen sollen. Das haben sie jetzt als Joke geplant. Das wäre cool gewesen, Und das ging dann nicht, weil damals, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. Ich habe das jetzt nicht hier irgendwie parallel gegoogelt und habe auch keinen Laptop neben mir stehen. Aber es gab damals, 2005 vielleicht war das, also ein Jahr vorher oder so, ein halbes, gab es diesen U-Bahn-Anschlag in den USA. Und eben, generell, wenn du überlegst, 2005, 2006, das waren 5 Jahre nach dem 11. September, diese ganze Terrorgefahr und diese ganze... Aber da musst du vielleicht kurz erklären, was das mit dem Film zu tun hat. Ach so, das erkläre ich gleich. Aber also, was man generell, glaube ich, sagen kann, also er wird auch in dem Film immer wieder als Terrorist bezeichnet, nicht als Revolutionär. Okay. Und er macht ganz klar Anschläge. Also, in den ersten 15 Minuten sprengt er ein Gebäude in die Luft. Und dadurch ist schon das klar, merkt okay, man schnell, ja. Eben. Also er, eben, da ist er nicht, er wird nicht als Held von dem Film oder von der Filmwelt, in der er existiert, war, inszeniert. Und diese tatsächlichen Anschläge sind eben in London damals passiert. Und deswegen hat man den Film auch noch verschoben und gesagt, ja, das ist jetzt keine gute Zeit, jetzt so einen Film rauszubringen mit solchen Themen. Das könnten klar. Die Leute als geschmacklos empfinden. Und das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen, wenn ein Film so sehr darunter leidet oder so locker flockig einfach verschoben wird, weil also eben, da würde man eigentlich meinen, ja, wahrscheinlich haben sie nicht so das größte Vertrauen darin, dass der Film an sich gut ankommt. Deswegen wollen sie alles vermeiden, was dem Film schaden könnte, weil er das vielleicht sonst nicht übersteht, beim Boxoffice, bei den Kinozahlen. Und dann kam der, glaube ich, im März raus, im März 2006 erst, anstatt November 2005. Mein Gott. Zeitrechnung, 10 Jahre. Eben, und solche Storys gibt es halt zu dem Film, wo du denkst, ja, eben, und ich hatte den eben auch nicht auf dem Schirm und ich sitze da drin, in dem Passauer Kino, das heute nicht mehr existiert, wohlgemerkt. Das ist auch der letzte Film, wo ich mich bewusst erinnere, diesen Film in diesem Kino gewesen zu sein. Mhm. Riesiger Saal, es saßen, glaube ich, 2 andere Leute außer uns da drin. Wir waren zu zweit und da waren vielleicht 2 oder 3 andere Menschen. Und das passiert mir halt nicht oft bei einem Film oder so pro Jahr vielleicht 1-2 Mal, dass ich mich irgendwann wirklich bemerke, wie ich körperlich darauf reagiere, wie gut ich diesen Film finde. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber ich weiß noch, dass der Film an so einem gewissen Punkt irgendwann einen Twist hat, über den wir gleich reden werden. Und ich nicht, also das ist wirklich ein guter Indikator, wenn ich mich anfange nach vorne zu lehnen und nicht mehr entspannt in meinem Kinosessel sitze, sondern mich so nach vorne lehne und die Hände zusammenlege und gerade nicht fassen kann, wie sehr mich diese Kosmos, der mir da aufbereitet wird, wie sehr mich das gerade fasziniert oder auch verschreckt oder überrascht. Ich weiß noch genau, wie dieser Moment passiert ist. Es ist wirklich wie eingebrannt. Und da wusste ich spätestens, okay, dieser Film ist auf jeden Fall special. Das ist auf jeden Fall nicht von der Stange, von der Idee her oder von der Story, sondern das nimmt definitiv hier Wendungen, die sehr unkonventionell für einen kommerziellen Film vor allem sind. Weil das ist ja trotzdem so groß, wie er ist oder angelegt ist. Das war schon ein Film für die Masse an sich erstmal oder wollte auf jeden Fall die Masse erreichen. Und dafür, finde ich, hat er sehr interessante Konzepte an manchen Stellen oder auch interessante Figuren und deren Charakter und was sie für Dinge tun. Aber ja, ich meine, wir haben hier zusammengefasst, was du von dem Film hältst. Vielleicht sollen wir hier einfach einen kurzen Moment der Stille einnehmen, damit die Leute wissen, dass wir jetzt gleich intensiv über diesen Film reden werden. Also ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, du würdest ihn schon auch empfehlen. Doch, auf jeden Fall. Okay. Also ich finde, es ist ein wichtiger Film, den mal gesehen zu haben. Mhm. Ich muss auch sagen, der Filmname und diese Idee mit der Maske, durch den man den wahrscheinlich auch kennen kann, durch diese Maske eben. Das waren bei mir 2 verschiedene Sachen. Also ich habe jetzt nicht direkt diese Maske mit diesem Film verbunden. Genau, logisch, ja. Und deswegen, also irgendwo muss der mir schon mal begegnet sein, der Name. Daher denke ich, dass es schon, auch wenn er vielleicht nicht so ausgelegt war am Anfang, doch schon echt eine Art Klassiker geworden ist für seinen relativ kurze Zeit, die er jetzt das muss existiert. Sagen, 2000 ist frühe 2000er oder Mitte 2000er, ist jetzt eigentlich nicht so richtig alt. Ist nicht mega alt, nee. Ja. Also ich fühle mich ein bisschen alt, wenn ich überlege, dass ich den vor 12 Jahren gesehen habe. Ich persönlich fühle mich alt, aber für einen Film ist es natürlich jetzt nicht, also dass du so schnell, sage ich mal, eine gewisse, das klingt so hochgestochen, aber so eine kulturelle Resonanz hast, also dass das doch, irgendwo im Zeitgeist Fall. Vielleicht sogar hängen bleibt, ist schon überraschend. Also vor allem, weil es kein Film ist, den du jetzt in den Top 100 der besten Filme der Welt siehst. Da ist er nicht drin, in der Regel. Da sind ganz andere Sachen drin. Und umso faszinierender finde ich das halt, dass auch der Film, also ich finde es ja selber faszinierend, dass der Film bei mir so hängen blieb. Weil auf dem Papier gibt es nicht so viele Aspekte, die dafür gesprochen hätten. Eben unbekannter Regisseur, der auch danach nichts Gutes mehr gemacht hat. Generell ein obskures Comic, jetzt nicht ganz so Mainstream. Und das sind schon Sachen, klar, die natürlich eine Rolle spielen, wie gut ein Film vielleicht ankommen könnte. Ein klarer Faktor, der natürlich für mich persönlich dafür spricht, das habe ich dir auch während dem Film schon gesagt, ist natürlich Natalie Portman. Ich kann es nicht anders sagen. Muss ich schon zugeben. Das war, glaube ich, ein Punkt, warum ich den Film sehen wollte. Mit Sicherheit war das ein Aspekt. Weil ich tatsächlich einer von den Leuten ja bin, die mit den neuen Star Wars-Teilen auch teilweise groß geworden ist, mit den neueren Teilen, die es gab. Und da war sie ja auch drin und dementsprechend war das natürlich, war das schon ein gewisser Bezug, sage ich mal, dazu da. Und ja, und die hat einfach ein paar Jahre am Stück sehr viele Filme gemacht, die ich sehr, sehr interessant und gut fand. Und V. Vendetta war halt einer von denen. Und das hat sicher eine Rolle gespielt, dass ich den gesehen habe. Aber ja, Außer du hast noch irgendwas, was du vorne wegstellen willst, bevor wir diesen Film jetzt auseinandernehmen. Dann würde ich einen kurzen Cut vorschlagen. Spoiler Warning. Ja, jetzt können wir offen reden. Ich glaube, es macht es für dich auch leichter, wenn du einfach auf Sachen eingehen kannst, die später in diesem Film passieren. Vor allem, wenn wir gerade dabei waren mit U-Bahn-Anschlägen in London und warum vielleicht dieser Film ein bisschen verschoben wurde. Genau. Ja, wo fängt man da an? Das ist es eben. Also vielleicht, was, weil ich das gerade schon so angeteasert habe mit dieser Szene, mit diesem Moment, wo ich wusste, dieser Film ist für mich was Außergewöhnliches oder was ich so nicht erwartet habe. War definitiv für mich, vielleicht ist es für dich eine ganz andere Stelle. Darf ich raten? Ja, rate mal. War das die Szene oder diese Szenenfolge, in der Evie eben in der Art Knast war, wo sie dachte, das ist ja ein Knast, aber das war nur gespielt? Der Moment, wo das aufgelöst wird, ist genau. Wirklich so, also ich weiß noch genau, dass ich es wirklich, und das Witzige ist immer, wenn ich mit jemandem diesen Film gucke, passe ich immer so auf und frage mich, ob es den Leuten auffällt. Weil wenn du die nochmal sehen würdest, würdest du merken, sie schummeln auch nicht so richtig. Also erstens mal, warum sind die Leute in diesem Knast die ganze Zeit im Schatten? Jeden, mit dem sie spricht, ist komplett im Schatten. Du erkennst nie ein konkretes Gesicht. Das könnte man ja, eigentlich müsste man das ja gar nicht machen. Wir sehen ja vorher die ganze Zeit irgendwelche wahllosen Bösewichte mit ihren Gesichtern. Also eben. Ist doch komisch, dass der nicht beleuchtet wird. Die Synchronstimme ist auch die gleiche. Es ist dieselbe Stimme, die V hat, ein bisschen anders gesprochen. Alles Sachen, wo ich mir denke im Nachhinein, eigentlich ist es so offensichtlich. Eigentlich müsste man darauf kommen, wenn man darauf achtet. Vor allem, wenn es eine Figur ist, die ich ja die ganze Zeit nur mit ihrer Stimme verbinde. Weil wir sehen ja nie sein Gesicht. Eigentlich müsste diese Stimme für mich ja was ganz Markantes sein. Sobald ich die höre, weiß ich, V ist gemeint. Und dann kommt einfach so ein 10-Minuten-Abschnitt in dem Film, wo ich immer wieder diese Stimme höre. Und man merkt es einfach nicht. Man ist so blind in dem Moment scheinbar, dass man das so für unmöglich hält, das ganze Szenario. Es ist ja auch sehr krass irgendwie. Also es ist natürlich auch nicht ein Plot-Twist, der so völlig aus der Realität stammt. Es ist natürlich sehr extrem, was er da macht. Klar, also dieser Moment an sich ist sehr extrem und man weiß auch nicht so recht, wie einem geschieht, würde ich sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon während diesen paar Szenen gefragt, ob das V sein könnte, weil mir eben die Stimme bekannt vorkam und weil ich auch das bisschen verdächtig fand, dass man nie sehen konnte, wer das ist. Ich meine, ich habe nie dran gedacht, dass das so aufgelöst wird, dass er das inszeniert oder irgendwie. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das soll, aber ich habe mir gedacht, irgendwie hat das was mit V zu tun und ich muss auch sagen, dass es gibt ja Zeiten in dem Film, wo sie eben zusammen sind und dann trennen sie sich wieder und dann sind sie wieder, begegnen sie sich wieder. Und ich habe immer wieder darauf gewartet, dass sie sich eben begegnen. Und als sie dann in dieser Art Gefängnis ist, als sie erwischt wird, angeblich, genau, das muss man vielleicht erklären. Also ja, ich glaube, jetzt sind wir in dem Teil, den hören die Leute, die diesen Film gesehen haben. Ich glaube, du brauchst nichts mehr erklären. Oder was meinst du jetzt? Nee, aber nur, welche Szene ich jetzt meine, als sie da als sie flieht und dann bei ihrem Kollegen unterkommt. Ja, genau. Und dann eben, genau, angeblich festgenommen wird. Fun Fact, nur ganz kurz an der Stelle, sorry, falls ich dich unterbreche. Wenn du den Film nochmal sehen würdest, du siehst richtig, wie sie diesen schwarzen Sack über den Kopf gezogen bekommt. Und du siehst ja den Mann, der das macht, und du siehst unter seiner Sturmhaube ganz verbranntes Gesicht. Also das sind das sind diese kleinen Momente. Also du siehst ja nur die Augen. Du siehst nur die Augen. Das ist nur so eine Sturmhaube, die so einen Augenausschnitt hat. Und das ist extra so ganz rosa, verbranntes Fleisch. Genau wie seine Hände, die man am Anfang sieht. Und das sind diese Kleinigkeiten, die ich beim zweiten Mal bemerkt habe. Und gemerkt habe, okay, dieser Film, da hat sich jemand schon Gedanken gemacht. Der wollte schon, dass so unrealistisch, wie es natürlich ist, dass es eine Logik hat trotzdem, die durchgehend ist und nicht so ein blöder Bruch dann drin ist, der so gar keinen Sinn mehr macht. Aber siehst du mal, für mich ist diese Szene, dass er völlig im Dunkeln sozusagen, also ich habe das gar nicht wahrgenommen. Naja, auf jeden Fall. Es ist auch ein Bruchteil, also es ist ja nicht lang. Ja, also wenn man es sehen will, dann kann man es bestimmt sehen, wie gesagt. Wenn man es sehen will. Und genau, ich habe eben immer darauf gewartet, dass sie sich wieder begegnen. Und als sie da festgenommen wurde, da kam es mir schon wieder ein bisschen zu lang vor, dass sie keine Interaktion hatten. Deswegen dachte ich, irgendwie hatte er da vielleicht seine Finger im Spiel, oder das habe ich mich generell oft gefragt während dem Film. Mhm. Wie viel hat HSV mit den Situationen zu tun, in denen sie sich befindet? Ja, das stimmt. Auch also, als sie eben bei ihrem Kollegen ist. Das ist ja auch mysteriös. Er sagt es ja ganz am Anfang. Als er sie in der Gasse rettet, wundert er sich ja über ihren Namen so. Und im Englischen funktioniert das natürlich besser, weil im Englischen wird er ja V genannt. Und das sie hast heißt gesagt, I, ja. V. Und er stutzt auch so ganz kurz und sagt dann, glaube ich, sowas wie, er glaubt nicht an Zufälle oder so. Und also eben, er denkt sich selber, das ist schicksalshaft, dass er dieser Person an diesem Abend begegnet, nachdem er ja niemand ist, der durch die Gegend zieht und Leute rettet. Ja, aber fahr ruhig fort. Ich sag nur, das ist natürlich, ja, das hat dieser Film dieses Feeling die ganze Zeit so, ja, von Dominostein. Auch das ist ja, also dieser ganze Film wirkt ja auch die ganze Zeit so, als wenn alles Einfluss auf was anderes nimmt. Mhm. Also der Film macht das sehr, sehr deutlich, diesen, ja, Butterfly-Effekt, wenn man ihn so schön nennt. Das Aktion, Reaktion und alles hängt irgendwie zusammen. Also es ist ja auch eine ganze Szene im Film, die sich nur darauf konzentriert, wie alles zusammenhängt. Ja, vor allem eben Ivy und V, wie sie zusammenhängen und wie sie sich beeinflussen. Ja. Ist auch echt ja, ein großer Teil des Films. Und ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich eben ganz genau nachvollziehen kann, warum diese Szene in diesem Gefängnis in Anführungszeichen, warum die für dich so den Plot-Twist dir gegeben haben, weil das, ich meine mich zu erinnern, dass ich dann auch zu dir gesagt habe, oh ja, das ist krass jetzt gerade, was da passiert, weil das war, ja, einfach, klar, man hat vielleicht irgendwie so ein bisschen vermutet, dass irgendwie ist das gerade nicht so ganz, so ganz glaubwürdig, cool. Oder es war schon sehr stilistisch alles, genau, haben sich schon gewundert, was irgendwas soll. Ist gerade extrem merkwürdig. Aber dass es sich so auflöst, dass er das wirklich ihr vorgespielt hat, das ist dann echt kurz krass. Und der Moment, wenn sie aus der Zelle geht und den Gang lang läuft und eben diesen Officer anstupst, der dann nur eine Puppe ist, ja. Das ist, ja. Also da dachte ich auch, jetzt wird es erst so richtig interessant, okay? Ja. Genau. Und deswegen finde ich, lohnt sich der Film auf jeden Fall anzuschauen, weil man eben viele solche Momente hat dann im Laufe des Films, wo man denkt, das ist jetzt interessant, lass mich mal weiterhören oder schauen, was jetzt gleich passieren wird. Nee, da würde ich dir zustimmen. Das ist, glaube ich, auch das, genau. Also, weil er hat ja erstmal eine relativ Standard-Story, so, ist jetzt nichts Neues, ein diktatorisches Regime und den Revolutionär, der es stürzen will. Also, eben der Film selber macht Bezüge auf den Graf von Monte Cristo, der sich rächen will für alle Ungerechtigkeiten und eben adlige Leute teilweise aus ihrem, oder reiche Leute aus ihren Positionen stoßen will. Immer wieder spielt der Film auf so Sachen an oder Pakte mit dem Teufel und wie man ihn dann versucht zu überlisten. Faust wird erwähnt. Also generell, der Film zitiert ja auch unglaublich viele andere Werke, Shakespeare-Werke, wo es auch oft um Verrat und solche Sachen geht. Und das sind alles ja so Parallelen irgendwo von der Story her. Und eben, also in der Hinsicht erstmal nichts Neues, aber eben durch diese, würde ich dir eben zustimmen. So, es gibt so einzelne Schlüsselmomente, wo man einfach sich vorstellen könnte, wie das normalerweise jetzt weiterlaufen würde. Und der Film es aber auf ein bisschen anders macht. Also so ein bisschen einen Spin dem Ganzen gibt. Also eben, sie wird von ihm gerettet, eben ein zweites Mal. Aber er foltert sie und er macht ganz schreckliche Dinge mit ihr. Und sie und formuliert das aber als, ich wollte dir helfen und ich wollte dir diese Angst nehmen. Aber seien wir ehrlich, wenn wir da nüchtern drüber nachdenken, ist es monströs und total abartig. Und mit so einem Menschen würdest du deinem Leben lang nicht mehr reden wollen. aber dieser Film verhandelt das halt auf eine sehr, für so einen Mainstream-Film vor allem, auf eine sehr komplexe Ebene irgendwie, dass ihr das doch trotzdem was gibt, auch wenn sie selber sagt, sie kann nicht mehr dort bleiben. Im ersten Moment ist sie ja auch erstmal ziemlich gestürzt. Sie hasst ihn, absolut, ja. Also sie sagt es ja, ich hasse dich. Ich habe in dem Moment auch gedacht, was ist denn jetzt mit dem los? Was macht denn der? Bis man dann so ein bisschen merkt, worum es ging. Aber das fand ich halt das Schöne, dass er eben keine ist, nicht der klassische Held, er ist nicht die ganze Zeit der weiße Ritter, der sie nur rettet, sondern er tut teilweise sehr heftige Dinge, weil er glaubt, es wär richtig, das zu tun. Ja. Und der Film lässt es ja auch so ein bisschen offen, war es richtig oder nicht. Es gibt einen Punkt, wo sie sich dafür bedankt, was mit ihr, also dass sie jetzt frei von Angst ist. Aber ich glaube, keiner von uns, wenn er die Wahl hätte, würde sich freiwillig sagen, ja gut, okay, komm, ich gehe mal in so ein Bootcamp und ihr foltert mich einfach mal ein paar Monate oder das kein ist ja auch Problem. Offen, wie lange sie dort ist, schon eine Zeit lang wahrscheinlich. Und lass es nur 2-3 Wochen sein. Aber wenn du 2-3 Wochen gefoltert wirst, es hätte ja auch sein können, dass sie einfach mental komplett zusammenfällt und einfach das gar nicht übersteht, also weil es komplett durchdreht. Das hat er riskiert, weil ich dachte, sie lebt lieber. Sie ist stark genug auch. Genau, sie lebt lieber ohne Angst oder sie lebt gar nicht mehr. Ich glaube schon, dass es so dieser Zwiespalt auch ist. Vor allem, weil sie ihm ja schon viel bedeutet. Das ist ja das Absurde daran, irgendwie, dass er ihr das antut, gerade weil sie ihm wichtig ist. Und so. Das ist in sehr, so einem Moment habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ihm irgendwo dann trotzdem auch die Idee der Revolution wichtiger ist oder halt einfach zu wichtig ist, als dass er ihr das nicht antun könnte, dass sie keine Angst mehr hat. Mhm. Weil da ist ja auch eben dieser Film mit den Der Graf von Monte Cristo. Degenkämpfern. Ah ja, genau. Der Graf von Monte Cristo. Hast du noch nie gesehen scheinbar, so wie ich das raushöre? Nee. Ganz viele Verfilmungen davon. Also. Leider nicht. Und da ist es ja, sagen sie ja explizit, dass der Hauptdarsteller sich am Ende gegen die Liebe, aber für den Kampf oder ja, eben entscheidet. Rache halt entscheidet, ja. Und das ist ja auch Fausts Überzeugung irgendwo. Und deswegen glaube ich, dass er das eben durchziehen konnte, weil natürlich die Liebe irgendwo für ihn auch wichtig war und er war auch dankbar dafür, aber eben die Revolution trotzdem nochmal einen Tick einfach wichtiger. Absolut. Nee, klar, also vor allem, wenn man überlegt, es macht ja auch Sinn, also das waren auch alles diese Punkte immer wieder, wo ich gedacht habe, also der Film hätte bis zum Ende fast doch nochmal ganz kitschig und total platt werden können. Also er hat mehrere Abfahrten, wo ich mir immer denke, hoffentlich machen sie jetzt, hoffentlich trauen sie sich jetzt konsequent zu sein. Das sind so Momente wie, als sie versucht, ihm die Maske abzunehmen und er sagt, nein, tu es nicht. Und es gibt diesen Moment auch später nicht. Also es gibt so viele Filme, wo das dann doch gemacht werden würde und dann so, ja, eben, damit der Zuschauer sehen kann, wie er aussieht. Es ist völlig unwichtig, wie er aussieht. Der Film sagt das ja eigentlich immer wieder mit seinen Botschaften. Und so gibt es ein paar so Punkte eben auch, wie am Ende, dass er sich gegen sie entscheidet und trotzdem diese Rache haben will und das auch trotzdem, ja, genau. Auch, er überlebt das auch nicht. Weißt? Es hätte auch genauso 15 andere Mainstream-Filme gegeben, wo man zumindest irgendwie darauf anspielt, dass es vielleicht doch überlebt hat. Oder man lässt ihn das einfach direkt überleben und er lebt ein glückliches Happy End mit ihr. Und all diese Sachen, wo die Story viel, viel platter hätte verlaufen können und viel, viel, ja. Das heißt platter, also zumindest gewohnter und sich dann immer wieder bewusst entschieden wird, es nicht zu machen. Also ich habe das Comic bis heute nie ganz gelesen, immer nur, es sind so 10 Bände. Das Comic ist an manchen Stellen ein bisschen anders, aber bis zum Ende auch sehr konsequent in diesem, eben diese, eine Love-Story wird in dem Form nicht fertig erzählt. Also nicht, auch wenn die sich viel bedeuten, die beiden, nimmt es nicht diese klassischen Endungen am Ende. Das macht den Film auch aus, muss man ganz klar sagen. Nee, natürlich gibt es Momente, die sind ein bisschen bizarr. Ich meine, letzten Endes total. Küsst sie ihn dann auf die Maske. Weil das ist das natürlich ist auch ein bisschen strange. Szene, die ist irgendwo sogar ein bisschen erotisch, weil man ja ihre Lippen noch so sieht, wie sie eben da so noch ein bisschen kleben bleiben. Ja, ja, nee, stimmt, ich weiß, was du meinst. Und man kann nicht mal sagen, dass es eben irgendwie nicht erotisch wäre oder irgendwie so. Es hat irgendwas, aber es ist eben, wie du sagst, total bizarr, weil sie küsst nicht mal einen richtigen Mund eigentlich. Eben. Also eben, wie er ja selber sagt, er ist darunter kein Mensch mehr, sondern das, was er mal war, ist fort. Er ist es nicht mehr, eben. Sagt er. Eben, oder also es gibt so viele Momente, wo er darauf anspielt, dass er selber als Mensch nicht mehr existiert. Wir erfahren nie seinen richtigen Namen, wir wissen nicht, wir erfahren auch seine Geschichte nicht. Wenn du überlegst, dass deine Hauptfigur oder eine deiner beiden Hauptfiguren bis zum Ende, du wirklich auch als Zuschauer im Grunde nichts weißt, außer diese tragische Geschichte, dass er auch eben in diesem Camp war und das alles überlebt hat. Aber wir haben nicht seine Geschichte davor und trotzdem wird diese Figur uns am Ende wichtig und das ist ein namenloser, gesichtsloser Typ. Eigentlich total. Voll, der sich auch hauptsächlich nur in Metaphern oder in Zitaten ausdrückt von irgendwelchen anderen Werken. Und ich finde das mega interessant, dass der Film das überhaupt hinkriegt, dass mir diese Figur nicht egal ist am Ende. Das stimmt. Und ich glaube, ja, das habe ich auch zu dir gesagt, dass man eben trotzdem auch was über ihn mitbekommt. Also nicht nur natürlich über seine Geschichte und wer er ist, sondern auch über seine Gefühle und seine Emotionen. Auch wenn er die Maske aufhat, kann man das irgendwie trotzdem mitfühlen. Das ist sehr spannend, ja. Das ist auch ganz lustig, wenn man, das ist jetzt wieder so ein Fun-Fact natürlich, aber in den Comic war das scheinbar damals so, dass der Zeichner sich entschieden hat, es war natürlich immer dieselbe Maske, aber man hat sich entschieden, sie so ein bisschen anders immer zu zeichnen, je nachdem, was für Emotionen in dieser Szene rübergebracht werden sollen. Und dann haben sie beim Film gedacht, ob sie das auch machen, dass sie einfach ganz viele unterschiedliche Masken machen, die eigentlich gleich aussehen sollen, aber unterbewusst so ein bisschen was rüberbringen sollen. Sie haben das dann nicht gemacht, aber was sie gemacht haben ist, sie haben am Ende mit Schatten und Licht gespielt, um ihn das unterschiedlich ist wichtig, zu beleuchten, das ist, damit er immer anders wirkt. Weil manchmal hat die Maske zum Beispiel auch wirkt fast Züge, weiß genau. Und manchmal hat sie so einen Gelbschimmer und sowas. Also es sieht trotzdem immer anders aus, je nach Szene. Darf ich die Decke? Das ist sicher, natürlich. Ja, und das finde ich eben auch, all diese Kleinigkeiten finde ich halt sehr interessant, was man hier gemacht hat mit einer sehr ungewöhnlichen Hauptfigur und da trotzdem richtig viel rausgeholt. Und nicht zu vergessen, sie natürlich, also ihre Geschichte ist natürlich auch eine sehr tragische, mit diesem Bruder, mit den Eltern und so. Sie ist natürlich schon so ein bisschen klassisch, diese Figur, die uns diese ganze Welt erklärt. Genau. Und also durch sie lernen wir halt das alles und erfahren, wie tragisch das alles ist. Deswegen könnte man vielleicht, würden manche vielleicht sagen, ja, ihre Figur ist ein bisschen zweidimensional. Aber eben spätestens durch diesen Twist, finde ich, geht sie auch in eine ganz andere Richtung. Vorher ist sie schon so ein bisschen das Opfer, muss man schon sagen. Sie ist die ganze Zeit von ihm abhängig oder klar entscheidet sich schon auch manchmal bewusst, heldenhaft zu handeln und ihm zu helfen in diesem Fernsehturm. Aber generell ist sie immer meistens in der Passiven und muss immer so ein bisschen darauf reagieren, was die Umwelt ihr antut. Und eben durch diesen Twist ist sie ja dann auch komplett anders plötzlich strukturiert. Und wobei das auch ein bisschen wiederum vorhersehbar ist, finde ich. Also da ist V noch mal ein bisschen tiefgründiger, würde ich sagen, weil Ivy, über sie hat man eigentlich dann alles erfahren so, und V ist noch mal mysteriöser. Also was Ivy für eine Entwicklung durchmacht, das kann man sich ein bisschen denken, finde ich. Das ist dann auch nicht so tiefgründig irgendwie. Nee, klar, das hat wirklich diese klassische Story, wo sie so wirklich abstürzt und sich dann wie Phönix aus der Asche da wieder erhebt. Ja. Die uns einfach die Geschichte erklärt, wie du sagst. Dafür ist sie eigentlich da, dass sie das so ein bisschen leitet. Ja, also ich muss sagen, dass der Film halt ein paar Stellen hat, wo er wirklich dann für mich schwer zu fassen war oder schwer war, etwas damit anzufangen. Jetzt nicht mal, weil es zu komplex war oder weil das zu skurril war, sondern einfach, weil das dann ja vielleicht doch ein bisschen nicht zäh, das will ich gar nicht sagen. Haus raus, kritisier den Film. Und halt dich nicht zurück, weil ich der riesen Fanboy bin. Darum geht's nicht. Ich finde es gerade schwierig, ein Wort zu finden dafür. Es gibt einfach Bilder, mit denen konnte ich manchmal nichts anfangen. Oder die sahen für mich komisch aus, fast schon wie so ein bisschen, ja, wie so ein alter Star Wars Film vielleicht, so irgendwie, wo es noch nicht so ganz, wo die Mittel oder die Mittel, einen Film zu drehen, noch nicht so vorangeschritten waren. Okay. Also jetzt nicht mal, dass es schlecht aussah, aber einfach, einfach ein bisschen, es war bestimmt gewollt, aber ein bisschen einfach, ja, komisch für mein Auge. Okay. Gibt es irgendwie was Konkretes, woran du das festmachen könntest? Also, damit ich das versuche, also gerade, doch ja, gerade die Anfangsszene eigentlich, als sie jetzt, oder jetzt weiß ich, an was es mich erinnert, ein bisschen theatermäßig manchmal, als sie gerade auf der Straße ist am Anfang mit den Fingermännern, das Bühnenbild sieht in dem Moment total aus, es hätte auch auf einer Bühne sein können, einfach so ein paar Papphäuser sozusagen. Gib ich dir absolut recht, ja. Und das war, glaube ich, manchmal für mich im Film ein bisschen komisch, das so zu sehen. Also das war kein, ich fand es manchmal schwer, das Verhältnis so zu Comic und Film zu verstehen, beziehungsweise kam dann eben manchmal dieses Theatralische noch mit rein. Ja, absolut. Ganz klar. Ja. Der Eröffnungsmonolog, also gerade die Szene finde ich interessant, dass du es da sagst, weil das kommt mir auch so vor und das ist ja ganz klar, also für mich ist es auch ganz deutlich, wie die Figuren da inszeniert sind in dieser Gasse, hat das was sehr Bühnenhaftes. Auf jeden Fall. Nicht zuletzt, weil er seinen Monolog dann hält und irgendwie, ich glaube im Englischen, ich habe es mir mal gemerkt, ich glaube 48 Wörter mit dem Buchstaben V beginnt, während er da runterrattert. Und ja, wirklich, er breitet seinen Mantel aus. Das ist ganz klar eine Bühnenperformance, die er jetzt dann gleich abliefert. Danach gehen sie aufs Dach und er hat sprichwörtlich einen Taktstock dabei, und sagt, er spielt jetzt gleich das Orchester. Also es ist ganz klar, so eine theaterhafte Inszenierung ist absolut dabei. Ich meine, er trägt eine Maske, das hat ja alles was sehr... Auch das Parlamentsgebäude, ne? Und später das Parlamentsgebäude. Also das erste ist Old Bailey, dieses Justiz, ich glaube, Justitia ist da oben drauf, ja. Jedenfalls, beide dieser Gebäude wirken sehr bühnenhaft, finde ich auch, sehr, ja, wie als wenn ein Bildhauer die jetzt mal kurz da präpariert hätte. Ja. Und natürlich wird ja nicht das echte Gebäude in die Luft gesprengt, aber ich finde, in dem Film sieht man das extrem irgendwie, dass es nicht das Gebäude ist, sondern dass es im, ja, nur so aussieht. Ja, nee, es ist tatsächlich auch, also beim Big Ben hier im Parlament am Ende, ist es auch eine Miniatur, tatsächlich, die gesprengt wird. Das ist kein visueller Effekt in dem Sinne, es ist nicht animiert. Und sind tatsächlich eine kleine Version davon gebaut und die das gesprengt. Das stelle ich mir so lustig vor. Ja, das muss total komisch aussehen, wenn man das dann in Wirklichkeit sieht und das einfach nur so, weiß nicht, 2-3 Meter hoch ist im Idealfall vielleicht. Und so puff, puff, puff, puff, puff, so die kleine Explosion losgehen. Und im Film ist das dann mit dieser klassischen Musik auch noch. Das sollte man mal so nebeneinander stellen, so Film, boom, boom, alles voll eindrucksvoll. Und dann so, wie es wirklich gemacht wird, dann wirklich so puff, puff. Nee, absolut. Und ich finde auch, man merkt das manchmal, also da merkt man, finde ich auch, dass es ein, oder kann man merken zumindest, dass es vielleicht eine Miniatur ist. Also spätestens, wenn so das Ziffernblatt herausbricht, bricht es fast so in einem Stück heraus, so wie das in Wirklichkeit niemals bersten würde. Und das hat, finde ich, eben auch wieder so was Comichaftes, weil im Comic würdest du es wahrscheinlich so stilisieren, so dieses, ja, eben so eine perfekte Explosion, die so wie sie in Wirklichkeit aber nicht aussieht. Ja. Also generell, ich meine, immer wenn was explodiert, was er sprengt, fliegen Feuerwerkskörper nach oben, die ein V bilden. Also ich meine, das Ganze ist schon sehr eindeutig der Realität erhoben. Ja, das natürlich, ja. Also ich glaube, das ist generell, oh mein Gott, das war auch sowas, was ich so absurd lustig fand, aber im zweiten Mal, als ich dann nachgelesen habe und gemerkt habe, wie oft der Film in irgendeiner Form die römische 5 oder ein V oder irgendwas in der Art abbildet. Also selbst den Knopf, den er auf der Jukebox drückt, es ist die 5. Taste. Das ist wirklich, es ist so lächerlich eigentlich. Da hast du mich ja gleich zu Beginn drauf vorbereitet, dass das oft ein Thema sein wird in diesem Film. Ja. Wenn du die Uhrzeiger, wenn die auf 5 und auf 11 stehen, bilden sie auch ein V. 5/11 ist aber auch der 5. November. Wahnsinn. Und das ist, also es ist total absurd. Also das ist, glaube ich, auch wirklich stark aus dem Comic herausgezogen, diese Parallelen, die das da hat. Aber ich finde es halt herrlich. Also gerade diese Liebe zum Detail, finde ich, ist was viele Filme oft vergessen. Und oft denken, ja, ich meine, das wird schon spannend genug sein. Nee. Die Leute werden schon nicht darauf achten. Das aber gerade ein guter Film, vor allem was ich mehrmals sehe, dass jeder kleine Fehler fällt mir nämlich dann auch so stark auf. Und dementsprechend ist es halt umso schöner, wenn ich beim mehrmaligen Gucken nicht Fehler finde, sondern eher sage, ach guck mal, das ist ja auch noch nett, dass sie daran gedacht haben. Eben, dass er, wenn er sie entführt, dass man sieht, dass dieser Mann unter dieser Maske da irgendwie so rosa farbene Haut hat, so verbrannte. Und all diese Kleinigkeiten könnte man vergessen und ein Film ist nicht schlecht, weil er das vergisst, weil ich meine, es ist so komplex, einen Film herzustellen und das zu machen, dass da so Kleinigkeiten schiefgehen, ist völlig logisch. Und auch dieser Film hat irgendwo mal einen kleinen Fehler oder einen Folgefehler, wo irgendwas nicht genau richtig liegt oder sowas. Aber das geht dann so unter, finde ich, in dieser, eben theaterhaften Inszenierung, in diesem, es ist auch so epochal alles, durch diese Musik auch, ist alles sehr... Nee, wie du sagst, mir ist das auch sehr wichtig bei einem Film, diese Kleinigkeiten. Ein Film ist wirklich nicht schlechter vielleicht dadurch, aber er ist auf jeden Fall besser, wenn er diese Kleinigkeiten eben bedacht. Und ich finde es auch witzig bei mir. Ich kann mittlerweile nur noch wenige Filme jetzt einfach so angucken, ohne mir Gedanken richtig um diese Details zu machen. Deswegen finde ich es witzig. Es gibt ja einfach diese Menschen, die ins Kino gehen und einfach so als Genuss oder als wollen eben Berieselung. Berieselt werden, genau, danke. Und ich kann das gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich das früher auch gemacht habe, aber ich kann mir einen Film einfach nicht mehr nur so einfach so angucken. Das ist irgendwie, weiß nicht, ja, manche würden es als Fluch bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann, aber genau das ist das, warum mir Filme dann auffallen, die das trotzdem schaffen, dass ich irgendwo merke, dass ich nicht mehr den Film, also nicht mehr merke, dass ich den Film gucke, sondern tatsächlich in diese Welt eintauche. Genau. Und mich schon sehr vergesse. Das ist wiederum dann richtig toll. Aber das ist halt krass, wenn das passiert. Also, ja, eben. nicht mal jedes Jahr, würde ich sagen, passiert ist. Also das heißt nicht, dass es da nicht wirklich gute Filme in diesem Jahr gab, aber dass ein Film es wirklich schafft, mich so sehr abzulenken, wenn man das jetzt mal so formulieren will, so sehr, genau. Mich so sehr in diese Welt hineinzieht, dass ich überhaupt nicht mehr wahrnehme, dass ich irgendwie in einem Kino sitze, das passiert wirklich nicht oft. Und ja, da ging es mir zumindest damals beim ersten Mal so. Klar, heute, ich hab dann überlegt, weil du gefragt hast, ich weiß nicht, wie oft ich VW und Delta jetzt gesehen habe, aber nicht so viel, wie andere Leute wahrscheinlich ihre Lieblingsfilme gesehen haben, die dann irgendwie 20 Mal schon Star Wars gesehen haben. Ich glaube nicht mal 10 Mal. Vielleicht habe ich ihn jetzt 10 Mal gesehen auf die 12 Jahre, was, glaube ich, jetzt nicht so ein krasser Schnitt ist auf 12 Jahre. Nee, nicht unbedingt. Wenn man überlegt, dass man sich den dann immer wieder mit Freunden anguckt, denen man den ja zeigen will. Ich glaube nicht mal 10 Mal. Nee. Aber nah dran wahrscheinlich. Ja, also kleiner Fun Fact von mir, oder jetzt nicht wirklich Fun Fact, aber eigentlich auch ein kleiner Abstecher. Nur kurz, ich war gestern in der Sneak und da kamen die Unglaublichen 2. Mhm. Das war ziemlich cool. Und da ging es mir eben so wie dir, dass ich kurz echt alles vergessen habe. Ich hatte ja so viel Stress wegen meinem Umzug, aber irgendwie dieser Film hat mich total vergessen lassen alles. Und der ging 2 Stunden lang, das kam mir nicht wie 2 Stunden vor, das war unglaublich. Das ist auch krass, wenn man die Zeit so vergisst, ja. Und der ist eben, finde ich, so gut gelungen, weil die sich so viel Mühe dabei gegeben haben, das auszuarbeiten. Und es ist ja ein Animationsfilm, aber so stofflich, so richtig schön gemacht und dargestellt, dass es einfach total Spaß gemacht hat, den zu gucken, wie du sagst. Wenn man dann so richtig sich drauf einlassen kann und auch wenn man so diese Details trotzdem irgendwie auch gerne wahrnimmt, dass man dann, ja, dass der Film trotzdem schafft, so ein bisschen einen alles vergessen zu lassen. Es liegt vielleicht auch an diesen Details. Also, dass du irgendwann anfängst, diese Welt als realer wahrzunehmen, als es logisch wäre. Es ist eigentlich überhaupt nicht logisch das ist ja auch was Faszinierendes beim Menschen, dass wir auf einem Bildschirm starren oder auf einer Leinwand. Ja, total. Und das alles komplett fiktiv und gespielt ist und trotzdem können wir überhaupt Spannung dabei empfinden, obwohl wir wissen, das ist ja alles nur eine Konserve, die wir da gerade sehen. Ist ja alles monatelang vorher entstanden und ist komplett Fiktion. Und trotzdem können wir uns gruseln, lachen, weinen oder sonst was bei einem Film. Das ist natürlich allgemein einfach mal faszinierend, dass das überhaupt funktioniert. Wenn du das so sagst, das stimmt, ja. Ja, ja, wie gesagt, also bei dem Film ging es mir so und es geht mir immer wieder so, dass ich den, also eben, ich sehe mich auch nicht satt an dem, das ist, außer es gibt auch Filme, die ich wirklich gut finde, aber so nach dem dritten Mal denke ich mir so, ja, eben jetzt ist, glaube ich, da nicht mehr, es gibt keinen Grund, den jetzt nochmal zu sehen. Ich habe die Geschichte oder die Moral oder was auch immer, die dieser Film hatte, verinnerlicht. Ich hab's verstanden. Eben, und es unterhält mich vielleicht nicht nochmal auf dieselbe Art und Weise. Und dieser Film, also VW Vendetta, unterhält mich immer noch auf dieselbe Art und Weise. Natürlich weiß ich, wie er ausgeht und was auch immer. Also natürlich ist es nicht dasselbe, wie diesen Film das erste Mal zu sehen. Aber es gibt halt immer noch nicht einen Abschnitt, wo ich mir denke, ja gut, okay, das ist jetzt so, oder das ist jetzt die Szene, jetzt gehe ich mal kurz aufs Toilette oder sowas. Das wird mir bei diesem Film nicht passieren. Dann wird auf Pause gedrückt und ich kann das selber nicht so ganz logisch erklären. Es gibt so ein paar Filme, es ist nicht nur dieser eine Film, aber gerade bei dem fiel es mir halt so stark auf, dass ich über die Jahre hinweg wirklich jetzt oft gesehen habe und mich immer noch nicht langweile oder mir denke, ja gut, die Stelle. Also klar, je öfter ich ihn sehe, gibt es natürlich Dinge, wo ich mir denke, okay, eben, er ist nicht perfekt oder sowas. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt die größte schauspielerische Leistung ist, die Natalie Portman da abliefert. Es ist okay und der Film ist relativ, ist ja da auch sehr comichaft wieder. Aber also sie ist gut. Also es gibt auch Stellen, eben gerade das, wo sie natürlich in diese Folter-Situation gerät, da zeigt sie natürlich, dass sie einfach, glaube ich, relativ gut drauf hat. Ich glaube, Natalie Portman kann einfach sehr gut weinen, auch wenn das sehr komisch klingt. Sehr theatralisch vor allem. Eben, also die kann sich da, glaube ich, super schnell sehr stark reinsteigern und dann relativ schnell Emotionen rüberbringen. Aber klar gibt es Szenen, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht die größte Leistung aller Zeiten, aber es passt auf jeden Fall, es sticht mir nicht negativ heraus und wird natürlich dann immer schön ummalt von einem tollen Ensemble. Also eben sowohl, wie der Film aussieht, also auch dieses minimalistische in den Farben. Es ist ja alles sehr dunkel eigentlich. Sowas mag ich auch. Eben, aber nie so, dass ich mir denke, ich erkenne tatsächlich nichts, sondern es wirkt immer sehr bewusst, eben auch wieder fast theaterhaft, dass eine Figur, die nur schwarz trägt, ich aber trotzdem jederzeit erkenne, was ich erkennen muss. Also das ist ja nicht zufällig gewählt und also da steckt schon viel, glaube ich, Liebe zum Detail dahinter. Also sehr viel Rot, sehr viel Weiß, sehr viel Schwarz. Das sind eigentlich so die 3 Hauptfarben, würde ich sagen. Ja. Und das wiederum kommt mir jetzt gerade komischerweise auch in den Kopf. Hat ja auch wieder ein bisschen Verbindung so zu dem Nationalsozialismus. Absolut, ja. Also die Ikonografie, also das Optische ist der Film ganz klar daran angelehnt. Und eben auch die Strukturen, auch wenn sie sie anders benennen, haben wir absolut damit eben. Die Fingermen sind ganz klar sowas wie die Geheimpolizei oder sowas des Staates. Das sind schon sehr, also habe ich dir, glaube ich, während dem Film schon gesagt, der Großkanzler, der im Grunde der Adolf Hitler dieser Welt heißt, ja. Adam Sutler, also. Ja, genau. Also Adam Sutler, Adolf Hitler, das ist jetzt, wenn du das so aussprichst, das ist nicht so weit voneinander entfernt. Auch seine Inszenierung, er hat jetzt nicht diesen Hitlerbart, aber er hat auch so ein Bärtchen und je nachdem, wie der Film ihn ausleuchtet, sieht er manchmal auch schon so aus. Also das die Parallelen echt. Sind sehr, sehr deutlich an dieser Stelle. Eben, das sind eher die plakativen Stellen, aber es ist nie so, dass ich mir denke, ah, jetzt sind sie mit dem Vorschlaghammer unterwegs. Es stört mich nie, sondern es wirkt sehr, sehr stilistisch auch trotzdem. Auf jeden Fall. Also die ganze Welt ist sehr, auch Dinge, die der Film gar nicht erklärt. Also wenn diese beiden Polizisten sich auch unterhalten, in der ersten, es wird ja nie erklärt, dass sie da eigentlich so eine, scheinbar sowas aufstellen, so ein Gerät, wenn sie ihre geheimen Unterhaltungen später führen. Das ist scheinbar so ein elektronisches Gerät, was Abhörgeräte stört. Das nehme ich bis heute an. Es wird mir nie gesagt, ob das so ist. Ja, das stimmt. Aber sie machen das auch so selbstverständlich und dadurch wirkt die Welt auch so, als wenn da Menschen drin leben würden, obwohl es so künstlich alles wirkt und so theaterhaft. Das ist so selbstverständlich passiert. Eben, weil das ist völlig normal, dass sie das machen. Oder auch diese ganze Fernsehturmgeschichte. Es ist überhöht, so wie ein Comic halt ist, so leicht überdreht, nicht ganz wie unsere Welt. Und trotzdem fühlt es sich wie eine lebendige Welt an. Also trotzdem hast du den Eindruck, eben diese Sachen, diese Liebe zum Detail, eben, dass im Fernsehen irgendeine schrottige Sendung läuft, die der Wachmann guckt und die haben es halt dann extra dafür hergestellt. Und solche, diese ganzen kleinen Sachen machen es halt toll. Dreidimensionaler für mich. Also was die Bildsprache angeht, ist der Film auf jeden Fall top. Das muss man sagen, die Symbolik und ja, das kommt alles extrem gut rüber. Das mag ich auch, wie gesagt, an Filmen einfach gern, wenn die sich darum sehr viel Gedanken machen und dass denen auch wichtig ist, das so darzustellen, wie bei Sin City zum Beispiel. Ja. Gutes Beispiel. Ja, das finde ich echt cool. Ich mag auch den Soundtrack sehr gern. Also bei dem Film, mein Gott, ich könnte da, glaube ich, echt 14 Stunden drüber reden. Ja, zum Beispiel der Soundtrack, der ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Also das war bei mir tatsächlich sogar das schon nach dem ersten Mal. Ich müsste ihn jetzt rausnehmen. Ich habe da hinten im Regal, ich habe tatsächlich diesen Soundtrack, noch als Audio-CD. Echt? Da merkst du, aus welcher Zeit dieser Film ist und ich auch bin. Ja, ja, ja, klar. Ich fand ihn so gut, ich wollte nicht warten, mir den irgendwo runterladen oder sowas. Bin in den Laden gegangen und habe mir den gleich gekauft. Es ging schon immer primär um ein Stück, muss man sagen. Und das ist genau das, nach ihrer Folterszene geht sie aufs Dach bei dem Regen. Ah, und ich finde, das ist ein wunderschönes Stück. Wurde auch später in anderen, für andere Filme im Trailer dann benutzt und solche Sachen. Also unter anderem bei Interstellar, Christopher Nolan, in Interstellar im ersten Trailer wird Musik aus VW Vendetta benutzt. Aha. Ja, also genau diese Stelle auch wird benutzt. Das ist, ich erinnere mich gerade, dass du auch während sie, glaube ich, sogar noch im Knast ist, gesagt hast, und jetzt kommt ein Soundtrack, den finde ich super toll. Ja. Und ich habe dann die ganze Zeit drauf gewartet und dachte so, okay, ja, ich habe es ein bisschen vorweggenommen, es hat dann echt noch 5 Minuten gedauert. Also, du meinst dann gerade den Soundtrack eigentlich, ich mein erst, eigentlich, wo sie draußen ist. Ich meine eigentlich, dass wenn sie dann rauskommt und dann geht dieses Stück, also das Stück geht schon, während sie da drin sitzt, los, aber es hat ja dann so eine Unterbrechung, weil halt der Film dann wieder einen Dialog hat. Wenn du es dir anhörst auf dem Soundtrack, ist es, das ist nur 2 Minuten lang oder so. Okay. Und da ist halt diese ganze Stelle im Knast schon mit drin. Ja, aber selbst, also ich erinnere mich natürlich, dass es was ziemlich Dramatisches war, aber ich könnte ihn nicht wiedergeben. Also nicht mal, waren es hohe Töne oder eher tiefe oder. Nee, da merkt man natürlich, das sage ich ja, das ist ja dieses Persönliche daran. Das ist nicht objektiv der beste Film oder sowas. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist objektiv am besten. Das kann man ja sowieso nicht beschreiben. Eben. Und bei dem Film merke ich es immer wieder, weil das ganz viel auf Papier, würde ich sagen, nö, ist wahrscheinlich nicht der beste Film oder so. Eben, es hat ihn nicht der bekannteste Regisseur gemacht. Auch der Komponist Dario Marianelli hat viele Filme komponiert, ist jetzt nicht, aber es ist nicht John Williams, es ist nicht der bekannteste Filmkomponist, es ist nicht der bekannteste Regisseur oder das bekannteste Comic oder irgendwas, sondern es ist alles so auf so einem Medium-Level, aber dadurch, dass es kommt das so perfekt zusammen. Das macht ihn richtig gut, ja. Genau, das ist einfach, weiß ich nicht, irgendwie zumindest sehr erinnerungswürdig für mich bleibt. Aber ja, ich werde dir heute noch den Trailer zu Interstellar schicken, wo genau die Musik herkommt, vorkommt, und dann sagst du mir, ob du diesen Trailer gut findest, weil diese Musik hat, also auch dieser Trailer lebt unglaublich stark von dieser tollen Musik. Aber ja, ich glaube, ich hätte es wirklich, also aus meiner Sicht, so gut wie alles angesprochen. Natürlich gibt es Sachen, wenn man jetzt mal der Film ist 12 Jahre alt. Natürlich gibt es Stellen, wo wir heute technisch schon weiter sind auch. Also gerade am Ende, wenn er seinen großen Matrix-artigen Fight da liefern darf. Den finde ich aber gut. Den sollte man nicht besser machen. Den sollte man nicht professioneller vielleicht machen, sondern ja. Den finde ich gerade gut, wie er ist. Gerade durch diese comichaften Charakteristiken. Ja, nee, klar, er ist total überstilisiert, aber wenn man jetzt das ganz hart nüchtern betrachten würde, würde man sagen, klar, Effekte technisch könnte man das toller machen oder besser, aber eben, das ist das Schöne für mich auch, dass der Film dadurch schlechter wird oder nicht so, oh Mist, also es gibt so Filme, die sind so sehr auf ihre Effekte bedacht und basieren nur darauf, die haben nichts anderes, was dahinter steckt und umso stärker fällt dir sowas dann auf, wenn das ein bisschen schlechter altert. Bei dem Film ist alles so, eben wie du sagst, so theaterhaft und so bühnenhaft inszeniert, dass es dadurch nicht, ich vergleiche es nicht mit der Realität in dem Moment, sondern es hat für mich was Stilisiertes und dadurch ist es okay, wenn es nicht mehr fotorealistisch aussieht. Ja, und nach einem Film, der sehr zitatfähig ist, also zumindest für mich, ich habe da sehr viele, hast du, glaube ich, auch in dem Film mal gesagt, dass es sehr viele Stellen gibt, wo man sagen könnte, das könnte man jetzt nicht. Also oh, darf ich mein Lieblingszitat sagen? Ja, klar. Kriege ich es jetzt noch zusammen? Also das war ja eine Revolution ist keine richtige Revolution ohne einen Tanz. Ach so, in der Art, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht richtig gesagt. Also eine Revolution, bei der nicht getanzt wird, lohnt sich nicht oder so. Danke. Sowas in die Richtung. Ach, das war dieses lohnt sich nicht. Ja. Den fand ich extrem gut. Der wirklich ein Film für Zitate, ja. Also eben, sind natürlich nicht aus dem Film oftmals, sondern sind oftmals aus anderen. Ja, also, ja. Da wird ja auch immer ganz klar gesagt, dass er viel Shakespeare zitiert. Aber durch den Film werden sie halt bekannt. Aber es ist halt wiederum. Schön, also, es hat so einen literarischen Rundumschlag noch irgendwie, wie man sich, kriegt noch so ein bisschen Bildung mit. Also eigentlich schon ein sehr intelligenter Film. Ja. Nee, fand ich immer auch. Also Niveau, ja. Ich finde nicht, dass er. Deswegen wird er auch nicht jedem gefallen. Also der Film holt jetzt nicht jeden ab oder so, sondern sagt schon, hey, du musst schon Bock auf diese Materie haben, auf diese Thematik, eben auch auf diese literarischen Anspielungen die ganze Zeit. Die Musik, die in dem Film gespielt wird, ist sehr speziell. Also auch die Sachen, die nicht komponiert sind, sondern auch die Songs in der Jukebox und so, auch in der Version, in der sie gespielt werden, sind nicht so alltäglich. Hat schon sehr seinen eigenen Charakter da irgendwie, der Film. Ich muss es noch sagen, weil ich das vorhin sehr interessant fand, dass du das gesagt hast, was ich auch nicht wusste, eben das kurz bevor oder dann ein halbes Jahr bevor der Film dann letztendlich rauskam, diese Anschläge in London stattgefunden haben und eben auch in der U-Bahn. Ja, das ist absurd. Das ist total krass, weil dieser Zug dann unter das Parlamentsgebäude fährt und explodiert. Nee, richtig scheiße für das Marketing, ja, kann man so sagen. Das ist, also, wie kann sowas sein? Es gibt manchmal echt krasse Zufälle, dass dann in dem Moment sich wirklich Leute überlegen, Anschläge in London zu veranstalten, in der U-Bahn. Also, das ist. Ja, das ist schon bizarr, ne? Also. Das hat mich vorhin echt geschickt, als du das gesagt hast. Das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Vorfall eben in London, aber das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja. Und ich habe gerade überlegt, ich war da 11. Ja. Als der Film rauskam, ja. Das musst du auch mal geben. Ich überlege gerade, ja. Also ja, vor allem, er war ab 16, ich muss mindestens 16 Jahre alt gewesen sein, um ihn gesehen zu haben. Da merkt man so gewisse Altersunterschiede. Aber ja, ich erinnere mich da auch sehr lebhaft dran, wie es passiert ist. Und vor allem eben, es war erst 5 Jahre nach dem 11. September und der 11. September wurde ja in den ersten Jahren auch immer wieder sehr stark in den Medien zelebriert, auch durch Jahrestage und durch eben Ermittlungen, dann hat das einen Krieg nach sich gezogen und so, also dieses Terrorthema war halt noch, also ist bis heute seit dem präsent. 11. September ist es nicht mehr wegzudenken, also ja. Im Moment nicht, leider, muss man ja sagen, ist es. Ich hoffe, es wird einen Tag geben, an dem es nicht mehr so präsent ist, aber die letzten, ja, 17, 18 Jahre, 17, nein, 2001. Ja, die letzten 17 Jahre ist einfach, haben die Welt verändert. Dir ist schon klar, an welchem Tag wir diesen Podcast aufnehmen, oder? Ah ja. Schönes Thema zum 11. September. Also mir fällt es jetzt auch erst auf, dass wir einen Film über einen Terroristen bewerten. Also wird er immer das war natürlich Absicht. Und tatsächlich am 11. September aufzeichnen. Das Ganze kommt nicht am 11. September raus. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das zurechtgeschnitten habe, aber ich finde es auch gerade sehr das bizarr, stimmt. Dass wir das Gänsehaut-Feeling. Eieiei. Ja. Aber es ist irgendwie, weil mir auch gerade die Jahreszahl nicht mehr eingefallen ist, es ist schon echt wieder ziemlich lang her. Ja, natürlich. Also, sagen. Ich mein, also, eben, also ich weiß noch, wo ich war, als das passiert ist. Auch das wenn wir jetzt hier gerade vom Film abdriften, aber es ist interessant. Also ich glaube, jeder, der sagen wir schon bewusst das miterlebt hat, klar, manche waren, ich weiß nicht, wie alt du jetzt warst, aber vielleicht 6 Jahre zu, alt. Eben, vielleicht zu klein, um es mitzubekommen. Also ich weiß noch genau, wie ich bei einem Freund bin und wir am Computer sitzen und die Mutter hinter uns im Wohnzimmer sitzt und das Fernsehen laufen hat und ich mich umdrehe und das sehe und es ist wie eingebrannt, dieser Moment. Da merkst du, was für eine Wirkung. Also um tatsächlich die Brücke trotzdem hierzu zu schlagen, auch wenn das natürlich überhaupt nicht, ich will das jetzt nicht vergleichen oder sowas, das ist eine schreckliche Geschichte, die da passiert ist. Aber wie der Film natürlich auch diese Sprengung dieses Gebäudes rechtfertigt er ja auch damit, dass es ist letzten Endes nur ein Gebäude, es hat erstmal keine Bedeutung, aber wenn genug Menschen dahinter stehen, kann halt so die Sprengung von einem Gebäude die Welt verändern. Und so wie es der 11. September im Negativen tut, wie eine Welle der Angst natürlich dort gestartet wird, will der Film das halt im Positiven darstellen. Und eben bleibt er halt auch so ein bisschen im Graubereich, weil letzten Endes ist es ein terroristischer Anschlag, den er da begeht. Und ich meine, wie kann denn der sicher sein, dass, also es sieht so aus, als wenn sie es evakuiert hätten, aber vielleicht ist auch noch irgendein armer Hausmeister im Parlament unterwegs und stirbt halt. Und der arme Hausmeister. Ja, klar. Ich denke so, scheiße, Mann, ich hatte Nachtschicht am 5. November. Das ist doch kacke, Mann. Mein Leben ist echt scheiße. Ja gut, der muss das vielleicht einbüßen. Wer weiß, ja. Ja, das ist es eben. Also V, der würde über Leichen gehen, um diese Idee eben durchzusetzen. Er tut es ganz konkret, ja. Also eben auch, ja, er stachelt ja auch die Leute auf. Also es ist ja auch seine Absicht, die Leute zur Revolution zu motivieren und dabei sterben Menschen. Also dieses Kind stirbt zum Beispiel und alle Leute, die sich halt angesprochen fühlen und beteiligen wollen, da kommen nicht alle gut davon und so. Also es ist eben auch ihr Chef ja, der Dietrich, der sich da aus dem Fenster lehnt, indem er ja auch irgendwie durch diesen, durch diesen Revolutionsgedanken dann anfängt, seine Sendung anders zu gestalten und sowas. Also, ja. Ist schon interessant. Das ist echt gut. Ich weiß nicht, hast du noch Gedanken? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, oh, das haben wir gar nicht erwähnt. Das war ja total scheiße zum Beispiel. Gibt es irgendwas, was ich total scheiße fand? Also, ich finde, wir sind uns einig, dass der arme Hausmeister gestorben ist, finden wir schon scheiße. Ne? Ja, das ist ein paar Ratten dazwischen mal erwischt. Da hat sich ein paar erwischt. Nee, tatsächlich fällt mir nichts ein, wo ich dachte, das ist jetzt gerade echt madig. Gab es einen Moment, den du besonders gut fandst? Oder? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, was für mich immer sehr. Ja, bitte. Ja, also das habe ich dir auch gesagt während dem Film, als diese Dominosteine umgeschmissen werden, fand ich extrem cool, weil gerade dadurch auch wieder dieses Comichafte so durchkam und ja, weil das einfach einen coolen Eindruck irgendwie bei mir hinterlassen hat. Witzigerweise auch eine Stelle, wo mir der Soundtrack jetzt sofort im Ohr ist, weil du ja sagst, du hörst dich an den kaum, aber auch das, auch diese Stelle hat ein eigenes Stück dann später in dem Soundtrack gehabt. The Dominoes Fall heißt das, glaube ich, sogar. Aber eben, es ist, kann natürlich auch für den Film sprechen, dass du so in diesem Film da drin warst. Das geht mir nämlich auch manchmal so, dass ich im Nachhinein merke, oh, das hat ja einen tollen Soundtrack und ich habe es gar nicht mitbekommen in der Szene, weil mich das so passiv so manipuliert hat und so sehr irgendwelche Emotionen hervorgerufen hat, dass ich mir nicht bewusst machen konnte, ah ja, da klingt ja die Musik gerade richtig schön, oh, die Streicher und die Bläser und was auch immer, weißt du, dass ich nicht bewusst über das Musikstück nachdenke, was da gerade läuft. Eben, es kann natürlich auch für den Film sprechen, dass es einem nicht in dem Moment aufgefallen ist. Ja. Und du wolltest gerade auch noch irgendwas sagen, was dir... Ich glaube, also das ist, glaube ich, generell dieser ganze Abschnitt natürlich, in dem sie in diesem Fake-Gefängnis da ist. Auf jeden Fall. Eben auch die Geschichte von Valerie, das ist schon... Natürlich ist es sehr klassisch, emotional erzählt. Diese Szene will auch ganz klar so Tearjerker-mäßig die Leute jetzt da emotional aufrütteln und bewegen. Aber es funktioniert für mich auch einfach gut, muss ich einfach sagen. Also egal, wie manipulativ das natürlich ist, zu sagen, wir erzählen jetzt die Geschichte von eben einer armen Frau, die da völlig unbekannt in diesen Versuchslaboren gestorben ist. Aber die Art, wie ist natürlich in Szene, ist wieder im Kombo mit der Musik, im Wechsel mit diesen Szenen, in denen sie gefoltert wird und trotzdem nicht aufgibt. Das ist natürlich schon, es ist halt effektiv gemacht einfach. Das ist toll inszeniert für mich. Ich finde es cool, wie sie, wie man nach und nach herausfindet, was ihn alles effektiv so zu seinem Plan gebracht hat. Ja. Wie er dazu gekommen ist und dass er, du sagst ja auch, oder hast gesagt mir auf jeden Fall, er hatte 20 Jahre Zeit, diese Revolution zu planen. Ja, sag das mal. Irgendwann erwähnt er mal so nebenbei, wie lange er dann schon arbeitet. Das merkt man. Und genauso bekommt man auch immer wieder halt ein Stück mehr mit von seinem Plan und wie es begonnen hat, was ihn beeinflusst hat. Und weiß nicht, wenn du noch was sagen möchtest an der Stelle, sonst hätte ich noch zwei Punkte vom Film, die mir noch auf jeden Fall gut gefallen haben. Das eine, war auf jeden Fall, habe ich ja schon mehrmals jetzt wahrscheinlich gesagt, dass mir eben Symbolsprache bei Filmen sehr gut gefällt. Mhm. Und daher finde ich das toll, dass dass er diese Symbolik mit der Rose eben auch eingeführt hat. Weil er ja bei jedem Opfer, bei jedem seiner Opfer, die er dann umbringt, diese Rose hinterlässt. Mhm. Und das ist ja auch auf, von denen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, irgendwie von diesen zwei Kommissaren, die versuchen, ihn zu fassen. Oder die sie haben ihn gar nicht erwähnt eigentlich. Ja, diese Spur aufzunehmen, genau, eigentlich total wichtig. Eigentlich, ja, auch ein Indiz irgendwo. Und ich finde das cool, dass sie eben so ein kleines Detail eingefügt haben, dass er aber, das sich immer wieder holt. Ja. Zum Beispiel jetzt fallen mir komischerweise die Hunger Games ein, weil President Snow, ja, Katniss auch immer wieder so eine weiße Rose mal hinterlässt, so als kleine Erinnerung, ich bin noch da und ich habe dich nicht vergessen, im negativen Sinne. Genau, und ich finde es cool, mit Elementen zu machen, mit denen man es nicht sofort rechnet. Ich meine, statt einer Blume könnte er ja auch einfach die Tatwaffe hinterlassen. Oder sein riesiges Symbol immer wieder irgendwo in Sprühen und so. Oder irgendwie was ein bisschen Brutaleres, aber nee, es ist eine Rose, also eine schöne Rose, die eigentlich dann auch ja ausgestorben war. Genau, das ist ja auch ganz, dass er sich dann noch sprechend, mal, dass es aus einer alten Welt stammt und nicht mehr existiert, so wie er selber ja sagt, er gehört auch nicht zu der neuen Welt dann später. Also es ist viele Momente, glaube ich, wo der Film sich so ein bisschen reimt in der Art, wie er inszeniert und was er auch dann letzten Endes für eine Geschichte erzählt. Ja, und du hast noch einen zweiten Moment, glaube ich, meintest du. Ja, ich habe es leider gerade vergessen. Aber vielleicht fällt es mir noch ein, wenn du noch was erzählst. Ich glaube, es gibt nichts mehr, wo ich nochmal explizit so das Spotlight drauf halten wollte. Was war denn das jetzt noch? Tja. Ja, generell. Ich mag auf jeden Fall die Inszenierung dieses Films sehr gern, weil es, also eben, es ist wirklich wie dieses Dominofeld mittendrin auch, was er da umschmeißt. Es gibt keine Szene in diesem Film, wo ich sage, ja gut, die könnte man vielleicht auch weglassen. Die war vielleicht beim ersten Mal effektiv beim Gucken, weil sie zum Beispiel geschockt hat oder spannend war. Aber letzten Endes hat sie keinen Einfluss auf den Plot. Und der Film scheint sich da auch so sicher zu sein, dass er ja zwischendurch diese Szene hat, wo der Inspektor erzählt, er hat im Grunde schon alles vor sich gesehen. Und das wird dir vielleicht nicht aufgefallen sein, weil es war das erste Mal, dass du diesen Film gesehen hast. Aber wenn er so erzählt, was schon alles passiert ist, und dann erzählt er auch, ja, und er hat auch Dinge gesehen, die erst passieren werden. Das ist ja eine sehr eigenartige Szene irgendwie. Der Inspektor redet mit seinem Kollegen und erzählt so, als hätte er irgendwie ein Flash-Forward gehabt. Und dann sehen wir ganz viele Momente aus dem Film, Sachen, die schon gesehen sind, passiert sind. Und dann sehen wir tatsächlich Dinge, die wir auch in dem Film nie sehen werden. Also es gibt einen ganz kurzen Moment, wo wir Evie, also Natalie Portmans Figur, in irgendeine Art Wohnzimmer sehen und sie einen Strauß von diesen Rosen, Scarlett Carson, in so eine Vase stellt und lächelt und sie hat wieder lange Haare. Also es ist eindeutig eine lange Zeit später. Und wir sehen das für einen Moment, aber es ist nicht so, dass also man nimmt es wahrscheinlich nicht mal bewusst wahr. Das ist echt cool. Und das ist halt, ja, also ich finde es halt sehr schön, wie dieser Film sich sehr bewusst als ein Puzzle inszeniert. Und dass alles so seinen Platz hat und alles auch einen Sinn hatte oder einen Zweck und auf was Bestimmtes hinausgeführt hat. Also ja, es ist für mich ein bisschen poetisch schon an vielen Stellen und das ist, glaube ich, das, was mich auch immer wieder unterhält an dem Film, dass es eben ein bisschen wie so ein Gedicht, alles sich so ein bisschen reimt und alles aufeinander sich bezieht. Und das ist oft, was ich bei vielen Filmen vermisse, wenn ich so das Gefühl habe, ja, eben, man hat sich nicht mehrmals die Gedanken gemacht, vielleicht während man das Drehbuch erarbeitet hat, was braucht es hier alles und was ist vielleicht auch unnötig und was könnten wir weglassen. Bei dem Film habe ich halt einfach nie diesen Moment, wo ich mir denke, ja gut, aber die Szene braucht es jetzt eigentlich nicht. Also jede Szene liefert mir irgendwas über die Charaktere und, oder macht sie auch komplexer. Also gutes Beispiel ist, dass dieser ganze Fall mit dem Priester, wo sie da sich ja als junges Mädchen ausgeben soll, um ihm zu helfen, was ja auch schon wieder moralisch fragwürdig ist, sie zu bitten, sich da bitte für einen pädophilen Priester irgendwie zurechtzumachen. Und dass sie da eben auch an dem Punkt nicht einfach zu ihm hält, obwohl er sie ja gerettet hat, trotzdem kann man ja sagen, er hat ja zweimal entschieden, sie irgendwie vor dem wahrscheinlich sicheren Tod zu retten. Und trotzdem hat sie aber Zweifel und haut ja dann ab und warnt auch den Priester davor, dass er gleich kommen wird. Eben, da ist sie auch nicht irgendwie, also das meine ich mit sie macht auch eine Entwicklung durch, dass sie, ja, das stimmt, dass sie nicht komplett zweidimensional ist, einfach, oh, und der tolle V und alles ist gut, sondern trotzdem ist sie noch ein Individuum und hat ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Bedürfnisse und macht das nicht automatisch von ihm abhängig, nur weil er sie gerettet hat. Also da lassen sie ihr dann auch eine gewisse Komplexität, das finde ich halt toll, dass sie nicht einfach nur das Mädchen an seiner Seite ist und ihn bewundert dafür für seinen tollen Masterplan, den er da irgendwie 20 Jahre ausbaut, sondern sie hat trotzdem ihre eigene Agenda. Und das ja, fand ich irgendwie schön, dass die Figuren da komplexer sind, als sie vielleicht sein müssten auch. Du könntest das natürlich auch simpler erzählen. Aber das wäre genau, das wären die Stellen beim nächsten Mal, wo ich mir dann denken würde, oder beim zweiten und dritten Mal gucken, ja gut, das eben, nee, macht eine Figur auch uninteressanter vielleicht, wenn ich irgendwann merke, wie zweidimensional sie vielleicht mal angelegt war. Und das habe ich hier halt nicht. Jetzt macht es den Film auch aus, dass er es schafft, eben, klingt jetzt komisch, aber vielleicht eine einfache Geschichte irgendwie komplex zu erzählen. Einfach auf eine eigene Art und Weise, ja. Weil ich nämlich oft mal so eine Idee habe, oh, irgendwie, das wäre vielleicht eine coole Geschichte, aber mir fehlt dann so das gewisse Etwas, was diese Geschichte eben vielleicht zu einer Story für einen Film machen könnte oder zu einem Drehbuch oder irgendwie so. Und dann das ist eben das, wo es die guten Filme dann schaffen zu einem guten Film, weil sie eben irgendwelche Ideen rüberbringen, auf die man nicht in erster Sekunde kommt. Also wenn es ein Film schafft, das ist auf jeden Fall, dass es eben nicht langweilig wird, ja. Ja, Ideen halt, ne? Und Ideen kann man nicht erschießen. Ja, hast du noch was? Ist dir noch mal dein zweiter Punkt eingefallen? Leider nicht mehr. Ich weiß, dass es mich kurz sehr gepackt hatte damit, aber es... Das hätte ich sicher Ärger, wenn du im Nachhinein dann denkst, du, Mist. Verdammt nochmal. Ja, gut. Leider weg. Dann glaube ich, also ich glaube, wir haben echt lange geredet. Ich gucke gar nicht auf den Timer, ich sehe ihn von hier aus nicht. Aber das, glaube ich, war ein ganzes Stück. Ich glaube, also ich bin zufrieden damit, meinem ja, Lieblingsfilm diese Aufmerksamkeit gewidmet zu haben. Ich weiß nicht, ob es dich unterhalten hat. Mir hat es Spaß gemacht, ja, voll. Super. Freut mich. Ja, gut. Dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Marcia. Ja, ich war sehr gern hier. Danke. Ja. Und das war's in diesem Sinne vom Torfhauer Podcast und von diesem ja neueren Format, wo wir mal ein paar ältere Sachen angucken. Es kann auch mal was sein, was viel älter noch ist als VW Vendetta. Ich fand nur, das war ein passender Auftakt für diese Reihe, mal zu gucken, so Sachen, die ich wirklich persönlich sehr, sehr gern mag. Und auch gerne anderen Leuten zeige. Also ich gucke unglaublich gern mit anderen Leuten Filme, ja, und sehe auch so unglaublich gern, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren. Also ich finde es auch interessant, wenn jemand dann sagt, nee, tut mir leid, hat mir gar nicht gefallen, der Film. Ja, klar. Um zu wissen, ja, warum. Also was war denn das, was dich zum Beispiel da dann gelangweilt hat? Oder was hat dich da eher abgeschreckt? Oder was auch immer. Also es ist halt, es sind immer sehr interessante Konversationen dann. Also wie unterschiedlich man sowas wahrnimmt und wie unterschiedlich wir darauf reagieren auf manche Sachen und ich irgendwas nicht mag. Mhm. Also gutes Beispiel jetzt mit den Unglaublichen, ich bin überhaupt kein Pixar-Mensch. Es ist auch wirklich tatsächlich Disney egal. Disney und Pixar. Also Disney, die Klassiker tatsächlich, die Zeichentrickfilme, mit denen ich groß geworden bin, da habe ich sicher auch eine große Nostalgie für, deswegen mag ich die sehr gern. Aber gerade das Computeranimierte, bei Filmen überhaupt nicht mein Ding. Also da ja, merkt man diese Unterschiede, ne? Also es ist, ich verniere mich auch nicht in diesen Welten dann. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das sind so Luftballontiere von so einem Clown und die bewegen sich die ganze Zeit so ein bisschen. Echt witzig, ja. Ich habe da mach überhaupt nicht diese, aus. Technisch ist es großartig gemacht, braucht man nicht reden. Total. Also. Aber es ist, mir fehlt völlig diese Immersion, mich da reinzudenken, während ich aber unlogischerweise dann bei einer bei einem Zeichentrickfilm, der ja eigentlich vom Detailgrad viel primitiver ist und viel simpler, vielleicht durch diese Handzeichnung, vielleicht durch auch durch diese Fehler in der Animation, so dass das nicht immer genau symmetrisch ist oder genau gleich. Irgendwie spricht mich das da mehr an, aber das siehst du, ist jeder so ein bisschen anders. Ja. So oder so bin ich gern mal wieder dabei. Würde mich sehr freuen, wenn wir das auf jeden Fall nochmal hinkriegen. Wie du vorher angesprochen hast, bist du jetzt erstmal ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs, aber du bist vielleicht auch mal wieder in der Gegend. Und oder du besuchst mich. Ja, genau. Wäre eigentlich eine coole Sache. Jederzeit gerne. Super. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Das war's vom Top of Our Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Top of Our Podcast.